Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Guten Abend. Schönen guten Abend. So, sollen wir uns wieder alle vorstellen? Ich bin der Price. Ich bin der Mammon. Wer fehlt heute? Der OPEX fehlt. Ich bin der Mars. Ich bin der Abel. Und ich bin der Moderator. Ach, dass der Gott immer so sein Licht unter den Scheffel stellen muss, ne? Der Technikgott, Chris. Ja. Ja. Dann steigen wir mal gleich ein. Weißt du, da ist jede Menge Energie hier drin heute. Ja, das ist ja im Jahr 2020. Die 8 Dinge, die man als Arbeiterkind erlebt, wie der Stern hier schreibt, die sind da natürlich aufgelistet. Muss man reinscrollen. Dazu gehört unter anderem, dass man nicht gewohnt ist, ins Restaurant zu gehen. Wo ich heute sagen würde, McDonald's dazu zählt vielleicht schon. Viel Fernsehen, wenig Bücher heißt es. Dann, deine Eltern waren Handwerker, Friseur und Restaurant in einem. Und dann sind Restaurants ein fremdes Gebiet. Wir haben die Probleme mit Restaurants, kann das sein? Also ich weiß nicht, ich war kein Ihr kennt euch schon wieder. Ich war kein Handwerkerkind und trotzdem hat meine Mutter mir die Haare wiederholt als kleines Kind selber geschnitten, weil es einfach Geld gespart hat und nicht nötig war, das auszugeben. Was hat das jetzt mit Handwerkern zu tun? Ja, Arbeiter, ne? Vor allen Dingen. Keine Handwerker muss vielleicht nicht sein. Oder an Arbeiter, ja. Ja, und Spätzünder, das liegt dann am Sparen. Das ist immer noch ein Sparen. Taxi fahren oder in einem Hotel übernachten, über Essen reden. Über Essen reden? Hat aber irgendjemand mit Hunger den Artikel geschrieben, oder? Denke ich auch. Die Uni musstest du dir selbst erobern, so wie fast jeder Student, würde ich sagen. Ja, heute irgendwie nicht mehr, glaube ich, mit Bologna, ne? Das ist ja doch ein bisschen verschulter und man muss Anwesenheitspflichten erfüllen und so weiter. Du hast kein Netzwerk. Das kommt doch auf dich an, verfickt nochmal. Also. Ja, du kannst dein Netzwerk schon zusammenstellen, du musst halt Netzwerk. Ach so, die anderen sagen, okay, man hat dann einen Onkel bei einer angesehenen Kanzlei. Ja. Aha. Weil das ja jeder automatisch hat, der Akademikereltern hat. Ja. Ja, und vor allem Akademikereltern, wenn es dann Ingenieure oder so sind, dann werden doch die Kinder eher sowas wie Kulturkritiker, Autoren oder Rockstars oder sowas. Also dein Kind macht ja nie das, was, also in den seltensten Fällen reicht ja das Netzwerk von den Eltern weiter an das Kind. Greta Thunberg ist zum Beispiel so ein Fall, wo die Eltern schon sehr lange in der Ökobewegung aktiv waren und wo jetzt das Kind halt ein Aufsteiger in der Ökobewegung ist. Ja gut, das Kind hat aber auch einen an der Klappe. Also ist nicht kein normales Kind. Ich meine, wenn man mit Arbeit sein Geld verdient, dann braucht man vielleicht auch kein Netzwerk. Dann hat man vielleicht einen Freundeskreis oder sowas. Statt ein Netzwerk. Genau. Gehaltsvorstellungen, keine Ahnung. Ich meine, weißt du, hier wird wieder so dieser Mittelklasse-Popanz aufgebaut. Sagen wir es mal so. Der Unterschied zwischen einem Kind von einem Multimillionär oder Milliardär zu einem Mittelklasse-Kind ist ungefähr genauso groß wie das, was hier dargestellt wird. So, deswegen ist das ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Sachen, auf das ich das stütze, oder ist das reine Anekdote? Das ist hier? Stern, ich bitte dich. Stern ist sozusagen wie Bento für Erwachsene, der Preis. Also, die machen seit den Tagebüchern keine Quellenangaben mehr, oder was? Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber Quellenangaben unter Artikeln hast du doch eh. Ist Luxus, ist das, der Quellenangabe. Ist total Luxus. Noch ein bisschen weiter runterscrollen, da war so ein hervorragender Satz. Also, der hat mir so gefallen. Das, was am Opernplatz. Das wollte ich ja auch noch runterscrollen, aber ich wollte erst nochmal sagen, worum es hier. Also, ich fand das erste ja auch schon enorm, ne? Also. Gewerkschaft der Polizei ist dagegen, irgendwie zu sagen, dass die Polizei strukturell, systematisch, keine Ahnung, weiß ich nicht, was rassistisch ist in Deutschland. Ja, Riesenneuigkeiten, liebe Leute. Also wer hätte das gedacht? Und das ist natürlich haram, das ist natürlich falsch, ne? Das ist natürlich, weiß ich nicht, irgendwie wir hinterfragen unsere Machtstruktur nicht genug oder keine Ahnung, wie was. Leute, die wissen, was in ihrem eigenen Gehirn vorgeht und sich nicht von anderen Leuten erzählen wollen, dass sie irgendwie ganz furchtbare Menschen sind. Ja. Die Polizei, die ist ja von Grund auf ein bisschen misstrauischer allen möglichen Merkmalen gegenüber, ne? Das wird doch nicht so von sich auf andere zu schließen. Das, was am Opernplatz passiert ist, ist ein klares Ergebnis von Racial Profiling, schließt Idel Beida aus Angriffen auf die Polizei in Frankfurt am Main. Die Kabarettistin sagt im DLF, aber außerdem, wir haben natürlich auch Polizisten, die sich gegen Rassismus einsetzen. Ich fand das klasse, die macht gutes Kabarett. Also, wenn du die Polizisten weißt du, wenn du Polizisten angreifst, dann hat das was mit Racial Profiling zu tun. Läuft. Ja, die suchen sich immer einen O-Ton, der ihren Krempel da irgendwie unterstützt. Das kennen wir ja schon. Ja, aber ich finde auch ein O-Ton von einer Kabarettistin zu einem gesellschaftspolitischen Vorgang ist schon morgen irgendwie hier, wie heißt sie, Nancy aus Marzahn zum Thema Atomkraft oder was? Ja, ich meine, nehmen sie auch mal so ernst, ne? Da fragt man sich wirklich, was die Leute wollen. Also, was stellen die sich denn vor, wie das da passiert? Die Polizisten fahren da irgendwie durch die Gegend rum und überall wird randaliert und die denken sich so, ach, nee, das sind Weiße, die da randalieren, da fahre ich jetzt weiter. Und so, ja, und da sind jetzt Schwarze, die randalieren, da gehe ich jetzt hin wegen Racial Profiling oder was. Also ich glaube, ihr habt da so ein bisschen Ursache und Wirkung verwechselt bei diesem ganzen Gedöns. Also ja, wir erinnern uns in Stuttgart, wo es ja auch angeblich ein Deutscher war, der kontrolliert wurde und die ganze Sache ausgelöst hat. Also dann hängt halt, ich meine, das ist aber auch gerade bei solchen Veranstaltungen oder Veranstaltungen in Anführungsstrichen wie auf dem Opernplatz in Frankfurt, ist das aber auch ein bisschen, wenn sich da halt nur vorwiegend Leute mit Migrationshintergrund zusammenrotten und dann kommt es zu Gesetzesübertretungen und dann werden Leute erkennungsdienstlich behandelt oder angesprochen, dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Weil wenn sich da vor allem Leute mit Migrationshintergrund versammeln, dann kann die Polizei halt schlecht sozusagen ja, das Racial Profiling vermeiden. Ja, eben, das war eigentlich genau das, was ich gerade meinte, mit Ursache und Wirkung halt eben, ne? Also das ist halt die Wirkung, dass das da irgendwie eine Gruppe von Leuten mit bestimmten Merkmalen ist und nicht die Ursache davon, dass die da hingehen und sich die angucken. Sondern die Ursache ist, dass die da Mist gebaut haben, die Leute da. Und das war ja auch nicht der erste Tag, an dem was auf dem Opernplatz passiert ist. Es ist vorher halt nur nicht eskaliert. Das ist ganz interessant. Bis zu 1 Million Personen in Deutschland mit türkischem Hintergrund hat die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt. Und wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft hast, ist es halt so, dass du keine andere erwerben darfst. Aber diese Herrschaften mit türkischen Wurzeln sind halt hingegangen und bis zu 1 Million Personen haben wohl heimlich, nachdem sie die deutsche Staatsbürgerschaft gekriegt haben und dadurch die türkische verloren haben, die türkische wiedererlangt. Ich meine, es wird natürlich wieder keine Konsequenzen haben in Deutschland, weil nichts hier in diesem Land Konsequenzen hat. Aber das sind halt alles justiziable Vergehen im Endeffekt. Ja, und ich finde das auch wieder enorm, ne? Also dieses ganze, diese ganze Debatte darüber, wer da irgendwie für wen und was auch immer, dieses Integrationshemmnisse und keine Ahnung, da irgendwie stattfindet. Ich meine, und wenn man jetzt hier irgendwelche Leute hat, die sich denken so, ja, ich brauche jetzt aber noch unbedingt türkische Staatsbürgerschaft, dann kann man einfach nur sagen, die sind selber schuld. Also tut mir furchtbar leid. Also ich meine, das ist ja wirklich kein Zwang für die, sich das dann noch extra nochmal zu beschaffen oder so. Es ist auch kein Zwang, Deutsche zu werden. Das ja, ist ja auch das auch Verrückte. Nicht, aber ja, also ich finde es absolut Ja, es hat ja auch gerne mal mit Militärdienst zu tun, ne? Mit Wehrdienst, mit dem türkischen. Meinst du, die machen das, damit sie sich den Wehrdienst sparen, dann kommen sie wieder, oder wie? Das lässt die Türkei, glaube ich, nicht zu. Das würde ich mich auch wundern, ja. Nee, aber also wie gesagt, wenn man hier in unser Land kommt und an den ganzen Annehmlichkeiten profitiert und dann sogar Deutscher wird und dann geht man hin und bescheißt den Laden. Das finde ich irgendwie schon. Ich würde, wenn ich die juristischen Instrumente in der Hand hätte, würde ich sagen, diese Leute werden nicht wieder Deutsche. Aber in dem Artikel heißt es, dass es halt, dass man wahrscheinlich dass die deutschen Behörden bei Kenntnis sofort die deutsche Staatsbürgerschaft annullieren, aber dass man dann die Möglichkeit hat, sie wieder zu erlangen. Und das würde ich sofort streichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wer einmal lügt, dem meine, glaubt man nicht. Ja, und vor allen Dingen, die haben sich da selber für entschieden dann an der Stelle. Also. Ja. Also, ich wäre dafür, da knallhart zu sein, wer einmal das verspielt hat, kriegt von uns keine zweite Chance. Gibt es da nicht richtig prominente Fälle? So ein Özdemir oder? Nee, laut dem Artikel, also in dem Artikel zumindest erstmal nicht. Okay. Ich glaube, das wäre bei so Özdemirs oder so, wird es halt, dann hast du ja gleich auch Probleme mit Ämtern und so. Ja, aber gerade solchen Prominenten und auch prominenten Geschäftsleuten wurde der türkische Pass von der türkischen Regierung quasi angedient. Ich will jetzt nicht sagen, als Voraussetzung für die Geschäftstätigkeit in der Türkei, aber so wurde es wohl teilweise interpretiert. Das ist nur ein Aspekt, auf den ich auch hinweisen möchte. Ja, aber dann muss man sich halt entscheiden, will ich in Deutschland leben als Deutscher oder will ich Geschäftstätigkeit in der Türkei ausführen als Türke? Ne? Dann entscheide ich mich halt für eins. Ich kann ja auch nicht irgendwie... Ja, ich weise nur darauf hin, dass halt von türkischer Seite Leuten diese Entscheidung teilweise halt aufgedrängt wurde. Ja. Ne? Ich will das jetzt hier nicht verteidigen, aber es gibt halt auch solche Fälle. Das ganze Thema mit der doppelten Staatsbürgerschaft ist schwierig, weil es von Land zu Land unterschiedlich ist und manche Länder sagen ja beispielsweise, du darfst deine Staatsbürgerschaft gar nicht zurückgeben. Naja. Auch in der Türkei. Ja, auch in der Türkei. Die Rhetorik gegen Homosexuelle wird härter in der Türkei. Wir hatten ja schon die Sachen, dass diverse hier Christopher Street Days nicht stattfinden durften und so. Aber wo haben wir denn das Zitat von Herrn Erdogan? Ist doch gar nicht so ein langer Artikel. Wo war das denn? Auf jeden Fall hat der Erdo gesagt, dass das halt nicht türkisch ist und dass das nicht Recep Tayyip Erdogan has suggested gay people are perverts, also man hat das als Perversion bezeichnet. Führender Gesundheitsfunktionär hat sie mit Pädophilen verglichen und der oberste Imam hat davor gewarnt, dass sie Krankheiten verbreiten. Man schießt auch auf Sachen wie Netflix, die halt offen homosexuelle Charaktere in ihren Inhalten haben. Man versucht da den Druck aufzubauen und die türkische LGBTQ Gemeinde ist halt, hat Angst. Bin gespannt, wann wir die dann auch alle kriegen. Ja, das hast du ja gerade schon erwähnt hier, dass die Serie gestoppt wurde wegen homosexueller Figur. Und zwar echt deswegen. Also der Grund, da spielt ein Homo mit, das wollen wir nicht haben. So ja, aber dann jetzt in der schönen neuen Zeit der Kulturrevolution werden die Türken dann ziemlich wenig Filme gucken, würde ich sagen. Ja, weil schon sein. vielleicht synchronisieren sie die ja einfach anders, dass es keiner merkt oder so. Ja, ist schon doof, wenn dann sozusagen der Backlash so weit überschlägt auch wieder. Ne? Ja, wenn ich das hier richtig verstehe, sollte das ja sogar eine Produktion dann als türkische Serie halt sein. Also das sollte in der Türkei produziert werden. Ne? Also sonst hätten die ja auch gar keine Handhabe. Ja, es gibt keine schwulen Türken. From a vantage point, and particularly for non-Americans, the 20th century was a swirling cloud of madness from 1940 to 1991. Feels like that could be the starting again. As others have remarked, the last 30 years may not be the end of history, but merely the interregnum. Da schwebt gerade sozusagen das Meme in der Anglosphäre rum, dass sozusagen der Kalte Krieg 2.0 mit China so langsam anfängt, also autoritäre Staaten, die sich hinter China verschachern und demokratische Staaten, die sich hinter Amerika verschachern und gibt die ein oder anderen Gerüchte und Halbfakten, die zum Beispiel auch die Proteste mit chinesischen Geheimdiensten in Verbindung bringen, aber so richtig in Blei gegossen ist noch nichts. Und generell bei den Amerikanern muss man halt auch sagen, Demokraten sagen Russland, Russland, Russland, Republikaner sagen China, China, China. Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen, inwieweit man da zu heiß kocht oder wie man es dann essen will, was man da konsumiert an Sachen, an Informationen. Aber ich fand den Tweet ganz passend. Also, ja. Also, der Neustart der Geschichte steht uns bevor. Und ein ganz interessantes Snippet an Informationen von Rob Henderson, der hat auch einen nice Newsletter, der postet immer wieder interessante Bücher und Zitate aus den Büchern. Sollte ich ihn eigentlich jedes Mal nur vorstellen und selber aufhören zu lesen, es würde mir viel Arbeit ersparen. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall hat er hier was Interessantes gefunden, und zwar auf der Höhe vom McCarthyismus, also vor der roten Angst, hatten 13,4% der Amerikaner Angst, ihre Meinung zu sagen. Und 2019 haben es 40% haben Angst, ihre Meinung zu sagen. Und zu Sachen, McCarthy kann ich noch Blacklisted by History empfehlen. Das ist ein gutes Buch, was die McCarthy-Era ein bisschen einordnet. Also sind auf jeden Fall beunruhigende Trends, sagen wir jetzt mal so. Ja, wie war denn das eigentlich? Du kennst dich ja vielleicht ein bisschen mehr damit aus. Also das ist ja nicht so. Also ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen heutzutage 40%, also 40% der Leute sind zwar, denke ich jetzt mal, nicht irgendwie bei Twitter oder so, aber es ist ja schon so, dass dieses sich öffentlich äußern heutzutage wesentlich normaler ist, als es früher gewesen ist. Und das, was man so mitbekommt von dieser ganzen McCarthyism-Geschichte, ist ja eigentlich das, was gegen irgendwelche Schauspieler oder so gegangen ist. Also ja, irgendwelche Leute, die halt aus einer Elite sind, ne? Also jetzt nur so ein paar Leute halt, ja, wo das heute dann halt eher ein Breitenphänomen ist, dass halt alle möglichen Menschen, die irgendwo, keine Ahnung, Handwerker beim Gas-Wasser-Unternehmen sind oder so und, und dann irgendwie einen Social-Media-Post machen, der irgendwie nicht gefällt und dann irgendwie plötzlich dann sich irgendwo sonst wo wiederfinden da mit irgendwelchen Anschuldigungen oder was weiß ich nicht was. Also ich weiß nicht, wie, also ist da was bekannt, wie viele normale Leute jetzt quasi von diesem McCarthyism da betroffen waren? Also das ist historisch relativ gut aufgearbeitet und ohne viel vorwegnehmen zu wollen. Der McCarthy hat die Sachen sogar noch etwas rosiger gesehen, wie sie tatsächlich stattgefunden haben, weil die Archive vom KGB sind ja irgendwann gelüftet worden. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass der McCarthy teilweise falsche Leute beschuldigt hat. Aber tatsächlich war die Infiltration viel größer. Ja, und als er es selber angenommen hat zu dem Zeitpunkt. Das hat sich halt hinterher erst rausgestellt. Und die Säuberungsmaßnahmen wurden ja immer als politisches Programm dargestellt von McCarthy, dass halt gesagt wurde, okay, wer politisch unangenehm ist, dem wird einfach Kommunist auf die Stirn geschrieben und dann wird er weggesperrt. Das gab es wohl in einigen Fällen auch, dass das ausgenutzt wurde. Aber ja, man muss mit den Methoden nicht einverstanden sein, aber dass da eine gewisse Infiltration stattgefunden hat der amerikanischen Institutionen damals, das ist historisch nachgewiesen. Und der Punkt ist ja der, dass die ganzen Bewegungen, die wir heute sehen, dass die ja alle sehr lange Wurzeln haben von Arbeiterbewegungen, die teilweise bis in die 40er Jahre zurückreichen, die sich halt immer nur neue Namen gegeben haben und so weiter und so fort. Sehr interessant in dem Kontext ist die Yi Wo Kern. Das ist eine chinesische Kommunistin-Bewegung gewesen, die sich irgendwann mit den schwarzen Kommunisten in Amerika zusammengetan hat. Und die ideologischen Nachfolger sehen wir jetzt halt in der Black Lives Matter-Bewegung, die Marxisten, die sich halt auch selber als Marxisten bezeichnen. Und was auch immer ganz wichtig ist, McCarthy hatte nichts mit den Schauspielern zu tun. Also McCarthy hatte rein was mit Infiltration der amerikanischen Regierung, speziell Außenpolitik und halt Intelligenz, also Bereiche, also Geheimdienste und solche Sachen, hatte was damit zu tun. Und die Daten, die der McCarthy verwendet hat, hat größtenteils aus dem FBI-Archiv gestammt. Also er hat sich wortwörtlich das vergleichen, könnte man das, wie wenn jetzt halt ISIS-Agenten im State Department hätte und man deswegen dann sozusagen danach guckt, dass vielleicht die nicht irgendwie mit sensitiven diplomatischen Akten hantieren und man da dann vielleicht ein bisschen ein Problem sieht. Also das wäre ein ordentlicher Vergleich. Und McCarthy wird halt immer mit den Schauspielern zusammengebracht, hat aber nichts damit zu tun. Das war UIC, also das war nochmal was anderes. Also, aber das wäre fast mal ein Sonderstream wert. Ja, aber McCarthy ist, ja, wie gesagt, das ist historisch relativ klar aufgearbeitet, allerdings sind die geschichtlichen Erkenntnisse noch nicht ins Allgemeinwissen durchgesickert. Die meisten Leute verbinden mit McCarthyism halt immer noch diese Art, das, was wir jetzt gerade erleben, dass die Leute halt quasi Angst haben, sich frei äußern zu können, weil denen dann irgendeine Anschuldigung vors. Okay. Ja. Also die Anschuldigungen gegen irgendwelche Leute jetzt, die jetzt nicht irgendwie Staatsbedienstete waren oder so, waren eher weniger, sagt ihr, ja? Ja, genau. Die gab es auch und natürlich wurde das auch missbraucht, aber im Großen und Ganzen war es halt wirklich auf den Staatsapparat beschränkt. Das hatte halt noch was mit dem damaligen Hays Code auch zu tun. Das ist wie für einen Rundfunk gab es halt, damit du eine Sendelizenz für Radio oder Funk, TV erhalten hast, gab es halt sozusagen einen Etikettenkatalog und da gab es einen Haufen Probleme. Tim Wu hat es auch mal ganz gut aufgearbeitet in seinem Buch The Master Switch oder The Kill Switch. Roughly 30% of men on the Tinder app, which is widely regarded as a short-term mating app, are married. Also etwa 30% der Männer auf Tinder sind verheiratet und das geht ja da nur um Hookups. Also. Und es kommt aus dem Buch The Evolution of Desire, Strategies of Human Mating, habe ich auch schon geschildert. Deswegen war es sogar noch im Archiv. Das ist das alte Archiv. Ich war 11 Monate im Stream erwähnt, lest das Buch. Aber jetzt habe ich dazu eine Frage. Wie viel Prozent der Frauen auf Tinder sind verheiratet? Frauen sind Unschuldslämmer, jegliche Kritik an der Frau gehört verboten. Warum ist kultive Mannschweine, wenn das wäre? Ja, wir hatten ja schon mal die andere Studie hier, die quasi herausgearbeitet hat, dass Frauen, unabhängig jetzt davon, ob sie verheiratet sind oder nicht, dass sie halt gar nicht so viele Kontakte eingehen, sondern nur quasi ihr Selbstwert pushen wollen oder ihren Selbstwert messen wollen mit der App. Comparing oneself to those worse off than one's self in money or status turned on the reward system of the brain, while comparing oneself to the better off activated the system in charge of losses. Also wenn du dich mit jemandem vergleichst, der weniger Geld, weniger Status hat, dann wird dein Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Deswegen gucken wir auch so gerne Assi-TV. Ja, genau. Also, weil es halt wortwörtlich das Belohnungszentrum wie Rauchen oder wie Fastfood halt direkt anspricht. Und wenn wir halt Leute angucken, die halt einen höheren Status haben, dann denken wir oftmals nicht, oh, der macht was richtig, wie kann ich denn mehr richtig machen, sondern wir verspüren einen Verlust. Also wir fühlen so, als ob uns was weggenommen worden ist, weil jemand anders mehr hat. Und dieses, was sich fühlen, als ob einem was weggenommen wird, das ist ein furchtbares Gefühl, was man überschreiben sollte mit, der macht was richtig oder die macht was richtig, wie kann ich das selber besser machen? Ist auf jeden Fall gesünder. Also. Oh, das haben wir irgendwie, hätte ich jetzt ans Ende gehängt, deswegen habe ich es gar nicht erwartet. Das Bild, oben drüber haben wir nochmal Scar und Simba, damit wir wissen, wer es ist. Wir befinden uns hier auf Herrn Schmidts ureigenem gelben Angst-Territorium. Und hier unten hat Jesse Wu einen Hot-Take dazu. Are we ready to discuss the fact that Scar was the outcast of the family because he was dark and LGBT, or are you all still mad that I called Simba the real villain? Ja, habt ihr nicht auch alle euch gefragt, warum der Scar ein bisschen dunkler ist als die anderen Löwen? Nee. Warum Jeremy Irons den so affektiert gesprochen hat? Nee. Aber jetzt wisst ihr es, er war ein LOC, ein Lion of Color. Ja, außerdem hatten sie in dem Herkules-Film von Disney gibt es übrigens so eine Szene, wo der Herkules quasi den Scar so ausgestopft als Mantel trägt. Naja, das ist der nemäische Löwe. Das ist schon historisch, also mythisch verbürgt. Aber das ist Scar. Ja, es ist schon der gleiche Charakter halt auch mit dieser, mit der Scar halt. Also wie heißt es auf Deutsch? Narbe? Der Narbe, genau. Ja, wie gesagt, ich fand es einfach nur lustig, dass jemand so Hot Takes aus Zeichentrickfilmen zieht. Das hatte ich vorher noch nirgendwo gesehen. Ja, und hier sind wir auch gleich bei einem meiner Lieblingsthemen, Dungeons & Dragons, Rollenspiele, Fantasy, all in all. Die Rassenprobleme, die Dungeons & Dragons hat, die haben tiefe Wurzeln in der Welt der Fantasy. Natürlich wird dann auch John R.R. Tolkien wieder ans Schafott, an den Pranger gestellt und kriegt gesagt, dass er da dran schuld ist mit seinen Rassen der Zwergen, Elben und Orks. Und dass er da einen Blueprint sozusagen für den Rassismus in Rollenspielen geliefert hat. Ja. Und dass die moderne Fantasy halt die Ideen von Tolkien internalisiert hat und dann nicht rauskommt. Elben werden zum Beispiel als gut und oft als weiß dargestellt, außer einer Unterrasse sozusagen, die als die Drow bekannt sind, die dunkle Haut haben und eher böse sind als die anderen und manchmal auch Dark Elves genannt werden. Es ist so lächerlich, Leute. Ja, es hat... Das hätte sich alles reinversetzen können, nee, aber wenn es um Diskriminierung geht, dann muss es ein Schwarzer sein, der es schreibt oder so, ne? Und Halb-Orks sind natürlich halb zivilisiert und das ist alles rassistisch. Wir müssen also unsere Fantasy irgendwie säubern, damit es besser wird. Und natürlich wird hier auch darauf hingewiesen, dass Dungeons & Dragons gerade diesen Säuberungsprozess durchlaufen, dank eines Haufens Social Justice Warriors, die sich darauf stürzen. Es wird gehofft, dass das auch erfolgreich ist in dem Artikel. Yay. Ja, ähnlich geht das zu in dem Verband, in das Rugby in Deutschland, glaube ich, wo es heißt, Transfrauen sollen eventuell aus dem Rugby verbannt werden. Weil vielleicht sind sie ja zu brutal. Ne? Wer hätte das gedacht? Könnte das Österreich sein? Oder so. Captain Obvious, weiß ich nicht, heute als das Medienorgan. Das ist, hier oben stehen 28 Grad in Wien. Achso, im Weltverband geht es natürlich. Ja. Und da haben sich jetzt dann welche dagegen ausgesprochen, welche dafür. Einige haben gesagt, dass wenn Transfrauen die männliche Reife da in der Jugend halt überlebt haben, sozusagen überstanden haben, dann wären sie halt schon zu männlich, zu körperlich und könnten dann nicht mehr so, wären dann zu brutal oder wären zu stark. Ja, da kaspern sie jetzt noch drüber, aber dass möglicherweise als Männer aufgewachsene dann stärker und das irgendwie brutal aussieht, das ist wirklich kein Wunder, oder? Wenn du deine Hormone nicht nimmst, darfst kein Rugby spielen, best. Wir leben in der South Park-Folge oder sowas, ne? Ja, es ist jetzt halt schon so weit, dass jetzt halt schon über die Details gestritten wird. Nicht mehr soll es generell zugelassen werden oder nicht, sondern okay, wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Ja, es geht um Testosteron und Mol pro Kilo oder irgendwie sowas, ja. Ich meine, sagen wir mal realistisch. Aus rein medizinischer Sicht, ich bin mir nicht sicher, ob es so ist, aber ich glaube, es ist zumindest fast so, dass wenn ein Kind relativ früh mit der Umwandlung beginnt, was ich ja auch nicht gutheiße, dass es dann sehr viele männliche Körperstärken, Ausprägungen gar nicht bekommt. Und dann wäre es für den Sport auch zugelassen. Das ist ja wohl hier die Sache. Ne? Geht es darum, dass jemand ein Mann war und dann quasi umgeswitcht ist oder von Kindesbeinen an und deswegen die ganzen männlichen Knochenstrukturen und sowas gar nicht ausgebildet hat. Meine Güte. Schlimm. Ja. Wir jetzt also, über solche Details reden, wirklich. Ja, bin ich auch, weil der ist ja körperlich ein Mann. Und also die Kinder, die dürfen es. Wobei nochmal, ich finde das ja seltsam, wenn das Kinder machen und ich bin nicht wirklich dafür. Mhm. Ja, aber die dürfen es und alle anderen dürfen es nicht. Ja, ich dachte nur, wenn sie jetzt die Pubertät überstanden haben müssen, ne, dann müssen sie ja vorher entscheiden sozusagen, ob sie dann als Frau oder als Mann Sport machen wollen, dann entscheiden sie sich vielleicht irgendwie für eine Umwandlung oder so, und zwar vor der Pubertät. Und das ist irgendwie Schwachsinn, ist recht. Also irgendwie auch eine komische Entwicklung. Ja, und in Washington Redskins, bei Redskins ist ja ein Schimpfwort. Ja, vielleicht lass du mich mal was dazu erzählen als Resident Football-Experte hier. Ja. Erstmal wollte ich noch sagen, gute Überleitung eigentlich von Hormonen zu dem Football, weil wenn ihr mich fragt, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass beim Football überhaupt gar nicht Doping getestet wird, denn wenn ihr euch ein paar von diesen Leuten da auf jeden Fall anguckt, also ich glaube nicht, dass man so schwer auf natürlichen Wege werden kann, auch wenn ich diesen Sport eigentlich ganz gerne mag, aber das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, nicht nur Trainingsmethoden, die da manche Leute so hart anwachsen lassen, vor allen Dingen, wenn man das mal mit früher vergleicht, wie die da ausgesehen haben. Also, aber ja, das ist auf jeden Fall, das ist eigentlich mal ein wirkliches Problem, genauso wie mit diesen Gehirnerschütterungen und so, wo sich diese Liga ja auch schon länger mit rumärgert und solche Dinge. Das sind eigentlich Sachen, über die man sich wirklich unterhalten muss, aber nein, heutzutage regt man sich dann lieber darüber auf, über das Logo, was die da haben und was wir jetzt schon ewig haben. Und dass das ja angeblich rassistisch wäre, wo ich dann einfach nur sagen muss, liebe Leute, klar, das ist irgendwie eine Comicfigur, so wie diese ganzen Logos ja von den Sachen, das soll irgendwie was mit Kampf und Wettkampf und so ausdrücken, wie diese ganzen Logos, die da haben. In diesem Fall ist es dann halt irgendwie so ein Indianer auf dem Kriegsfahrt irgendwie. Es gibt ja auch noch die Chiefs, das ist auch ein Footballteam aus Kansas City, was quasi auch darauf anspielt, auf Indianer. Aber die haben natürlich keinen Indianer in diesem Logo, nur weil das halt dann jetzt ein Mensch quasi ist, der da abgebildet wird, ist es jetzt halt eben ganz furchtbar und schlimm und kann nicht so bleiben und muss geändert werden. Ist auch nicht das einzige Logo mit Menschen, es gibt auch noch ein total blassen Piraten von den Oakland Raiders. Die haben so einen blassen Piraten da als Logo, wo sich niemand drüber beschwert. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Fühle ich mich jetzt herabgesetzt, weil das dann irgendwie suggeriert, dass alle Leute mit blasser Hautfarbe Piraten sind. Ich weiß es nicht. Aber ja, es ist halt... Piratophobie. Also ist halt den Namen auch verboten oder den Namen auch ja streichen müssen oder wie war das? Nein, natürlich nicht. Da richtet sich kein Mensch drüber auf und warum auch? Also dieser Piratentyp hat, glaube ich, sogar irgendwie so ein Messer im Mund, wenn ich mich da richtig erinnere. Nee, ich meine jetzt bei den Redskins den Namen. Ja, bei den Redskins, ja. Da regen sie sich seit etlichen Jahren schon drüber auf. Also es geht wirklich schon ewig so. Und es gab da ja auch schon mal so eine South Park-Folge dazu, zu diesen Redskins, wo dann irgendwie... Ja, also guckt euch die South Park-Folge an, die war eigentlich auch ganz gut. Ja, die heißen doch auf jeden Fall jetzt nicht mehr Redskins. Die heißen jetzt nicht mehr Redskins, ja. Und das, was jetzt der ausschlaggebende Faktor jetzt war jetzt, also es hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert, nur dass jetzt natürlich Black Lives Matter mal wieder ist und sich die Leute irgendwie aufregen. Und was jetzt halt der ausschlaggebende Faktor eigentlich im Endeffekt war das der Hauptsponsor von denen, das ist diese Logistikfirma FedEx, die hat gesagt, wir wollen das nicht mehr sponsern, hier das Stadion. Die haben also dem Stadion den Namen gegeben schon seit einer Weile. Wenn die nicht diesen Namen ändern von dem Team und dieses Logo ändern von dem Team. Und das war dann jetzt quasi der ausschlaggebende Faktor dafür, dass sie sich jetzt nach der ganzen Zeit, wo sie dem Ganzen immer wieder widerstanden haben, jetzt gesagt haben, da müssen wir das jetzt ändern. Und es ist also noch nicht raus, was sie jetzt machen wollen. Genau, auf jeden Fall wollen sie jetzt bei der Saison, die jetzt im August startet, eigentlich die Vorsaison und dann ab September halt die die eigentliche Saison, wo dann ja, auch genau, die Spieler so dann halt zählen. Ne? Und da wollen sie jetzt als die, einfach nur als die Washington DC Football Team irgendwie auftreten. Und das ist hier laut Süddeutsche ganz furchtbar und perfide und man beschäftigt sich nicht damit und man prüft seine Privilegien nicht und was weiß ich nicht, was für ein Bullshit. Also ja. Dann waren alle so mit so einem Häkchen in der Luft mit The Washington Football Team. Ne? Und jeder weiß, dass Redskins gemeint sind, so ungefähr. Ja, und ich fand aber von dem Autor vor allen Dingen ganz besonders komisch, dass er dann irgendwie schreibt, dass man ja einen anderen Namen hätte finden können, der vor allen Dingen dann irgendwie mit militärisch irgendwas zusammenhing. Und das wäre dann eine Hommage ans Militär gewesen. Ach so, aber eine Hommage an die Redskins, an irgendwelche Ureinwohner, das geht nicht, oder was? Ne? Das ist sowas von Bananen. Ne? Ja, es geht das bei diesen ganzen, diese ganzen Teamlogos haben halt immer irgendwas, was so ein bisschen. Also das sind halt nicht irgendwie die Kätzchen oder so, ne? Also wenn, dann sind es irgendwelche Wildkatzen oder so. Irgendwas, was halt irgendwie raubtiermäßig oder so ist. Irgendwas mit Wettkampf und so. Und ja. Die South Park Cow. Und so war halt auch eben dieses Logo halt gestaltet. Und ja. Ja, mir geht es dann mehr um den Namen halt, um das Logo, ne? Also, hätte ja, sich aber das Hauptding ist halt wahrscheinlich wirklich einfach dieses Logo halt, weil dieser Name, es gibt halt auch die Chiefs und über die richtet sich irgendwie keiner auf. Die Chiefs haben einfach nur so einen hier Kopf von einem Pfeil als Logo und ja, das richtet sich halt keiner über auf und da regen sich Leute darüber auf, weil das natürlich Menschen zeigt, dieses Logo und das meinen die dann, wäre eine Stereotype. Ja. Also der Autor ärgert sich vor allem auch über diese sagen, sorry, da regen sich die Leute schon auf, aber es hat nicht so Konsequenzen. Die haben ein Maskottchen irgendwie ausgetauscht, aber der Besitzer des Teams hat gesagt, dass er nicht vorhat, den Namen zu wechseln. Aber das sind Old News, die müssen das jetzt, News, wollen das alles jetzt anändern und ja, also das sind Old News. Und das ja, ist und er richtet sich nur darüber auf, dass sie das noch nicht gemacht haben praktisch. Ne? Aber ich meine... Ja, und dass sie sich, also, nicht genug kreuzigen dafür, ja, dass sie diesen Namen gehabt haben, weil das ja unglaublich, unglaublich furchtbar ist und dass er jedem sofort auffallen muss, dass das alles die ganze Gesellschaft kaputt macht oder keine Ahnung, wie was weiß ich. Ja, da verstehe ich einfach nicht, aber zum Militär... Ich meine, Redskins ist ja analog zu unserem Wort Rothäute. Ne? Und das ist halt schon, denke ich, für viele, die da ein bisschen Probleme haben mit solchen bösen Worten, ist das natürlich schon eine Schmähung der Ureinwohner, wenn man die einfach. Ja, aber das bezieht sich, soweit ich das weiß, halt eben auf diese Kriegsbemalung und dieses Kriegsding auf jeden Fall. Hätte sich der Sponsor nicht einfach in Confedex, also. Das wäre doch auch einfacher gewesen. Tja, dieses Hommage klingt wahrscheinlich im Prinzip für alle möglichen Cultural Appropriations irgendwie in Betracht, ne? Dass das immer auch als Hommage verstanden werden kann, wenn jemand sich Rasterlocken macht, obwohl er weiß ist oder so. Wokeness is being pushed on everyone. Und die Frage lautet, also ich habe mir von Helen Pluckrose einen Artikel rausgesucht, als Platzhalter, um einfach nur zu sagen, wir kennen ja die Statistik, wie das aussieht, wie die Wörter in die New York Times eingetröpfelt sind von dieser Ideologie. Und wir sehen, dass jedes Mal vor einer Wahl irgendwie Black Lives Matter so hochkocht. Und ich frage mich, inwieweit das eine demokratische Wahlstrategie ist, sozusagen mit Minderheitenpolitik, Identitätspolitik versuchen, auf Stimmenfang zu gehen. Oder ob wir tatsächlich jetzt einen richtigen Shift erleben in der Kultur, dass eben vorrangig innerhalb der Linken keine Umverteilungsfragen mehr stattfinden, sondern halt wirklich nur noch Wokeness verkauft wird. Und mir wäre es lieber, wenn die Linke ein bisschen mehr auf Umverteilung gehen würde, wie Wokeness, weil Wokeness kannst du nicht umverteilen, das gibt am Ende nur Rassenklatsche und materielle Güter umzuverteilen ist zwar auch nicht immer so klug, weil du halt Anreize kaputt machst, selber mehr zu schaffen, aber so ein bisschen eine auseinanderklaffende Schere von relativer Verteilung des Wohlstands haben wir halt schon auch im Westen zentral auch über die Zentralbankpolitik, die gerade auch seit Corona, also aber auch schon seit 2008. Deswegen Weiß ich nicht. Ja, wie wir es vorhin in diesem Zeitungsartikel auch hatten, der hier kleinbürgerlich und relativ arme Leute, aber die richtig reichen Leute, die kommen da gar nicht vor. Und da ist ja die Stratifikation am Arbeiten. Die Helen Pluckrose ist, hoffe ich, euch allen noch gut im Gedächtnis geblieben, weil die haben ja mal einen sehr schönen Stunt hingelegt, indem die die sogenannten Grievance Studies aufgelegt haben. Die haben einige Studien einfach sich aus dem Ärmel geschüttelt, aus dem intersektionalen Bereich, und die sind tatsächlich peer-reviewed akzeptiert worden, haben teilweise Preise bekommen und hinterher haben sie aufgedeckt, ja Leute, das war alles Blödsinn, was wir euch da geschrieben haben, und ihr habt es geglaubt. Das war eine sehr schöne Aktion, hat leider nichts gebracht, aber naja. Ja, im Gegenteil, hat da nicht eine oder andere sogar Ärger bekommen von denen? Ja, natürlich kriegen die Ärger. Weil ja, der Bogosian hat Ärger bekommen, der Lindsay glaube ich nicht so. Und die Dame glaube ich auch nicht so. Aber der Bogosian hat, ich weiß nicht, was war, irgendwas war mit dem. Ten Walkways to Shutdown Debate, also wie man ja mit Kulturmarxismus die Debatte abschießt. Und da sind 10 Beispiele dafür, wenn das macht am besten. Ja, Beispiel, genau. Also die Überschriften können wir uns auf jeden Fall mal angucken. Fand ich auf jeden Fall ganz passend. Und beobachte ich halt auf jeden Fall schon, also mindestens seit 2013, würde ich mal so sagen. Und ja, einige davon fand ich auf jeden Fall auch sehr passend. Ne? Ich finde ja eigentlich alles spot on. Also erstmal dieses Declaring No Debate. Das haben wir halt auch, dieses Ding von wegen, nee, das wird überhaupt gar nicht debattiert und wir setzen das alles absolut. Ne? Also erstmal irgendwie, das kommt halt auch aus diesem, dass man halt genau weiß, wie der Fortschritt auszusehen hat. Ne? Also man weiß ganz genau, wo man ankommen muss, und dann geht es nur noch um das Wie. Und jeder, der dann irgendwie ankommt und sagt irgendwie, ja, hier mit diesen Transathleten irgendwie, ob das so eine schlaue Idee ist, wegen, ne, was wir gerade eben hatten oder so, das schon, nee, da können wir überhaupt gar nicht drüber reden, das ist ja transphob und so, und deswegen halt eben keine Debatte. Und wenn man irgendwie von Debatten redet, dann meint man damit eigentlich nur, wir wollen unsere Talking Points, die müssen alle aufgereiht sein, und wenn die nicht aufgereiht sind, dann ist es irgendwie nicht richtig vom Stil her oder keine Ahnung wie was, oder hier, wie ist dieses schöne Wort, was wir immer so gerne benutzen, das ist alles reaktionär und so, ne, also so ein Kram halt eben. Ja, Punkt 2 soll man damit nicht, vielleicht nicht vermischen, weil da heißt es, glaube ich, Claiming the science is settled, ja. Das ist, damit wird dann gerne auch der bei 1 eben schon gesagt, darüber brauchen wir nicht reden, das ist ja alles geklärt und so weiter. Mhm. Und da sind wir uns so einig. Und dass man sich da nicht so einig ist, das sieht man ja auch an. Beispielsweise alternativen Medien, ja. Mhm. Was wolltest du sagen? Vor allem bei ich weiß nicht, bei Politik. Also, wie kannst du in Politik sagen, the science is settled? Also, ich keine Ahnung. Das ist, ich struktureller Rassismus und so, ne, haben wir ja schon erwiesen, von daher. In letzter Zeit wurden ja auch gerne mal so wissenschaftliche Meldungen dann direkt als wahre Münze oder sagen wir mal, könnte man. Ja, oder in der Wissenschaft, also jetzt Untermauerung oder so. Man darf das natürlich auch nicht verallgemeinern. Also es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob man jetzt irgendwelche Dinge, die man objektiv jetzt messen kann, objektiv misst, oder ob man jetzt irgendwelche Umfragen macht, was ja auch immer gerne gemacht wird in Sozialwissenschaften. Ne? Also ich erinnere da nur an dieses super tolle Ding letztes Jahr mit den Freibädern, wo es da diese Aufregung da gab in Düsseldorf, und sie dann irgendwie gemeint haben, so, ja, wir haben ja eine Umfrage gemacht und die Leute haben irgendwie gesagt, so, sie fühlen sich gar nicht komisch beim Baden und sie haben auch noch nichts erlebt und deswegen ist das alles Quatsch und es gibt's alles gar nicht, und es war ja so eine Aufregung, aber wir haben jetzt herausgefunden, dass das war alles übertrieben, weil sie so eine Umfrage gemacht haben, ne? Also das ist halt schon nochmal eine andere Sache, was man da irgendwie macht. Ja, und dieses Emotional Blackmail, das ist natürlich auch so ein Ding, ne? Wenn man halt seinen Punkt irgendwie als den einzig guten Punkt darstellen kann, und dann ist alles andere ist Harassment und so weiter. Das haben wir ja bei GamerGate auch erlebt und generell bei diesen ganzen Sachen. Ja, das läuft bei GamerGate im Prinzip auch noch, ne? Das wird auch nie aufhören. Ja, das ist Gaslighting, ne? Also dass man irgendwelchen Leuten, die dann selber die Leute anpissen oder so, das dann bewusst macht und die dann meinen, man wolle irgendwie ihnen einreden, dass sie irgendwie das Problem sind, obwohl in Wahrheit die anderen das Problem sind. Das ist ja quasi diese Gaslighting-Geschichte. Mansplaining, ja. Ja, braucht man, glaube ich, nichts zu erklären. White Fragility. Ja, generell dieses Ding von wegen so, man baut sich irgendwelche Positionen und man hat dann per Definition ist alles, was man dagegen zu sagen hat, irgendwie krankhaft, so, ne? Das ist Islamophobie, das ist Right Fragility, das ist Male Entitlement, keine Ahnung, Toxic Masculinity, diesen ganzen Krempel, ne? Ja, aber das mit dem White Fragility, das der Punkt, der hier auch steht, dass wenn man sagt, man hätte das nicht oder man wäre nicht rassistisch oder sonst irgendwas, das wäre der Beweis für White Fragility. Das ist ja die Kafka-Falle an dem ganzen Buch. Deswegen wundert mich, dass das so viele Leute das so ernst nehmen, weil es ist an sich so offensichtlich, aber ja gut, ne? White Fragility. Ne, wenn du denkst, du hast es nicht, ist das der Beweis, dass du es hast. Ja, das hat ja die Sarkisien über das Geschlechtsthema ja quasi auch schon gesagt. Ne? Wenn die Leute meinen, sie wären nicht sexistisch, dann sind die halt eben erst recht sexistisch. Und je weniger man meint, dass man betroffen ist, desto mehr ist man betroffen. Ne? Also. Und das war 2012 oder so, 13, auch sowas in dem Dreh halt. Ja, ich hatte ja letzte Woche diese Grafik davor gestellt und hatte bemerkt, ah ja, das ist ja alles gar nicht neu, das kommt aus dem Jahr 1990. Ich habe mittlerweile festgestellt, das kommt aus dem Jahr 1974 Wort für Wort. Okay. Also das ist ein Rabbit Hole, wo ich immer noch nicht so ganz auf den Boden gelangt bin. Abel, da geht es um die Judith Katz. Ja, sagt mir was. Ja, I'm not here to educate you, educate yourself und so weiter und so fort. Das haben wir ja auch gerne von irgendwelchen Studenten, Studierenden oder so bei Twitter, die dann gerade mal irgendwie gemeint haben, gelernt zu haben, was da irgendwie alles sexistisch ist oder keine Ahnung wie was. Und also, wenn man einen Typ Service-Tweet mit Hashtag. Und wenn man dann irgendwie wissen möchte, was denn jetzt die Unterschiede im Recht sind zwischen Männern und Frauen oder wo denn jetzt die Frauen dann nicht die gleichen Rechte haben wie die Männer oder so, dann ist man natürlich nicht hier, um die Leute zu educaten, dann sollen sie sich mal selber educaten und ja, das kennen wir ja auch schon lange. Fanzio, ja. Das ist ja im Prinzip keine verkehrte Frage, bei manchen Sachen auf jeden Fall, irgendwelchen Thinktanks oder so, interessiert mich das halt schon so ein bisschen, was, welche Interessen dann da halt eben dahinter stecken. Aber ja. Ja, ich meine, wenn es auch wirklich Wissenschaft ist, jeder muss sich irgendwie finanzieren, ne? Dass dann irgendwie Rockefeller ist oder. Also ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, das ist ja auch wieder dieses Ding, ne? Also ich finde das ja auch immer so geil, wenn diese Rechtsextremismus-Experten sich darüber aufregen, dass der Kubitschek da irgendwo ein Studienzentrum betreibt und dann irgendwie im Nebensatz dann irgendwie sich drüber beschweren, dass irgendwelche Leute meinen, der Soros macht irgendwelche Sachen. Wo ich mir auch denke, das ist doch 1:1 die gleiche Argumentationsweise. Ihr sagt, da ist ein Typ, der hat nicht unsere Meinung und der finanziert irgendwas oder betreibt irgendwas haram. Und dann sagt er irgendwie, ja, die Rechten sagen irgendwie, da ist einer, der hat nicht unsere Meinung, der finanziert irgendwas und betreibt irgendwas halal. So. Also das ist 1:1 die gleiche Argumentation. Und klar, es kann natürlich sein, dass das eine legitime Kritik ist und das andere nicht legitime Kritik. Das ist dadurch nicht, das steht dadurch nicht fest. Aber einfach nur das so zu sagen, als wäre das irgendwie schon der Beweis dafür, dass da irgendwas schiefläuft oder so oder falsch ist oder dass die anderen einfach nur Tinfoiler sind oder so, die keine Ahnung haben. Das tut mir furchtbar leid. Also, das ist auch kein Argument. Vor allem mit Hufanzio, eigentlich gibt es zu jeder Position irgendeinen Think Tank, der das vertritt. Also eigentlich kannst du politisch gar nicht daher schwätzen, ohne dass du nicht irgendwo einen Geldgeber theoretisch hast, der die Position mal vor 30 Jahren ausgearbeitet hat und du sie jetzt random die wiedererzählst. Also Desinformant vom Staat oder so. Ich meine, ich habe einen Bekannten, der liest nur Bücher, die über 800 Jahre alt sind und kann dir damit politische Bewegungen von heute erklären. Und ich finde es immer wieder faszinierend, mich mit dem zu unterhalten, weil der nimmt halt wirklich nur Bücher, die halt scheiß 800 Jahre alt sind und irgendwie alles ist nur irgendwie mal wiedergekaut worden und wir schwätzen uns seit Jahrhunderten um dieselben Ideen um Kopf und Kragen. So. Das ist echt faszinierend. Ja, und das hier ist auch sowas mit Korruption halt in der Demokratie, dass man mit Geld irgendwie alles kaufen kann, irgendwelche Ansichten und so, was ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Aber ja, es ist halt immer die Frage, ob das so schlau ist, irgendwelche Debatten halt damit abzutun, ne? Sozusagen einfach nur zu sagen, so ja, hier Kohleindustrie ist halt Kochbrüder, die haben halt Geld oder so weiter. Ne, das ist halt jetzt keine Argumentation. Da muss man sich dann nicht wundern, wenn irgendwelche Leute, die dann mit dem Klimawandel irgendwelche Sachen bringen, die sich halt nicht nur auf sowas stützen, denen dann vielleicht eher geglaubt wird, als wenn man einfach nur sagt, so ja, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist ja alles nur Korruption oder so. Dieses Argument, dass Demokratie einfach gekauft werden kann, warum ist der Bloomberg nicht demokratischer Kandidat? Also, ja, weil, eben, oder die Clinton halt, ne, solche Sachen. Also, es ist halt auch nicht ganz falsch. Es ist natürlich schon so klar, dass irgendwelche Leute, also dass es jetzt einfacher ist, irgendwie für irgendwelche Firmen, wo auch irgendwelche hier Arbeitsplätze, alles Mögliche dahinter hängen, dass die vielleicht eher irgendwelche Telefonnummern von Bundestagsabgeordneten haben, als jetzt wir oder irgendwer, ne, um mir die jetzt anzurufen. Sprich du für dich? Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Ja, das ist halt auch irgendwo nachvollziehbar, ne? Also, und klar, man kann da auch drüber sich aufregen, dass das vielleicht besser wäre, wenn wir jetzt die anrufen könnten und sie vom Kulturmarxismus warnen könnten. Aber genau. Ja, es macht aber irgendwo Sinn. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man dafür jetzt nur irgendwie annehmen muss, dass das alles irgendwie ja vollkommen ohne jede Berechtigung irgendwie wäre. Ne? Oder einfach nur wegen Korruption halt und weil die drauf stehen oder weiß ich nicht was. Das Lustige ist ja auch immer, dass dieses Demokratie kann man kaufen, das schwingt immer mit, dass die Leute blank slate sind, weil politische Richtungen, die sind zum Teil auch über den Charakter informiert und der Charakter ist zum Teil über Biologie informiert und du bist sozusagen, es gibt bestimmte Cluster von Genen, die dir helfen, eher links oder rechts zu sein und du kannst die ganze Bevölkerung niemals auf links oder rechts trimmen. Das geht nicht. Also es wird immer Linke geben, es wird immer Rechte geben. Ja, eben. Wenn das halt so wäre, dass das immer nur alles nur mit Geld irgendwie geht, ich glaube, da hätten wir überhaupt gar keine von diesen ganzen Versager-Soziologen irgendwo, ne? Ja, genau. Weil, also, das ist einfach Ideologie und Leute, die das wichtig finden und das dann pushen und so, ne? Also, ansonsten, wenn das nur rationale, womit könnte man Geld verdienen oder so Sachen wären, dann würde das ganz anders aussehen. Aber so ist das halt nicht. Die Leute haben halt auch ihre Sachen, die sie wichtig finden, gesellschaftspolitisch, und das macht ja auch Sinn. Ne? Also und das ist ja auch nicht per Definition falsch. Und da muss man dann halt einfach sich unterhalten über diese Sachen. Aber das ist ja gerade dieses, wo dieser ganze Krempel hier dann halt reinspielt, dass man das alles pathologisiert und von vornherein irgendwie abqualifiziert und ja, diese Ideen dann halt eben hat, um irgendwelche Entschuldigungen zu haben, warum man, ja, eigentlich sind es große Entschuldigungen dafür, warum man sich mit nichts mehr beschäftigt und nur noch strahlhart im Korridor, den man da betritt, bleibt und nicht mal irgendwie nach rechts und links guckt oder so. Wie so ein Pferd mit Scheuklappen. Immer weiter den Weg runter. Und der Weg halt eben in das, was man da irgendwie als Fortschritt definiert hat. Ja. Und das ist ja auch so ein Ding mit Katastrophe der Meinungsverschiedenheiten. Das sehen wir ganz viel in dieser Idee, dass halt alles irgendwie in den Faschismus führt und jeder, ne, hier Liberalismus ist ja nur Freiheit, sich für den Faschismus zu entscheiden. Und hier haben sie das Beispiel Coronavirus, das ist halt auch so ein Ding, dass man, aber das ist auch jetzt nicht beschränkt auf Befürwortung oder Ablehnung davon, eine von diesen Sachen, sondern das ist halt auch bei beiden Seiten, kann man das finden. Ne, dieses Ding von wegen, ja, hier geht alles pleite oder da werden alle krank und so weiter und so fort. Und auch bei der Sache wieder, es kann gut sein, dass einer von diesen Positionen richtig liegt und die andere Position falsch liegt. Das ist durchaus möglich, auch wenn das halt eben, wenn man da halt misstrauisch sein muss gegenüber diesem Katastrophenszenario, kann das natürlich trotzdem sein. Aber es geht ja nur generell über diese Art und Weise der Diskussion, dass man halt zu irgendwelchen Dingen halt sagt von vornherein irgendwie, die darf man eigentlich gar nicht hinterfragen und darf man nicht denken, weil, oder da darf man keine Meinungsverschiedenheit haben, weil das ja dann sofort dazu führt, irgendwie, dass alles ins Verderben irgendwie führt. Ja. Ja, vom Worte zu den Taten oder so. Ja, diese ganzen Geschichten, ja. Stochastisch. Ja, wobei Ja, das ist so. dieses von Worten zu Taten, wenn eines den Menschen auszeichnet, dann ja gerade das auf Worten eher keine Taten folgen, sondern dass er halt gerne schwätzt und dumm daherredet und am liebsten gar nichts macht und Status quo mal. Also, ich keine Ahnung, Ja, und kenne auch das da nicht. wieder, ne, das ist halt auch wieder dieses Ding, ich habe das wieder gefunden gehabt von letzten Jahr irgendwie mit, wo diese Andy No-Nummer war, ne? Da hat sie ja auch keiner irgendwie darüber berichtet aus dem deutschen Mainstream, als er da in Portland aufs Maul bekommen hat von der Antifa. Und das kann man genauso gut, ne, so hindrehen, wie diese ganzen rechten Sachen hingedreht werden. Da könnte man sich auch hinstellen und sagen, ja, weil hier deutsche Bundestagsabgeordnete irgendwas hier die Antifa irgendwie gutheißen, deswegen rennen die da in Portland dann rum mit antifaschistischer Aktion auf Deutsch, auf ihren Fahnen und prügeln irgendwelche Journalisten kaputt. So, ne, kausaler Handlungszusammenhang. Kann man da genauso konstruieren wie mit irgendwelchen, die AfD sagt Hü und Walter Lübcke. So, was sie ja auch machen. Ne, also dieser Kausalzusammenhang wird ja gezogen und den anderen kann man genauso ziehen. Und was ich da damals geschrieben hatte vor einem Jahr war, halt eben rechte Gewalt hat viele Väter, ne, und linke Gewalt ist halt ein Einzelkind. Weil, ja, das steht alles nur für sich, das ist alles eine Ausnahmeerscheinung, da führt nichts zu nichts. Und bei dem anderen Ding, da gibt es diese Riesenkette von Sachen und Leuten, die irgendwelche Dinge vertreten und da muss man sofort allen Leuten irgendwie die Hand vor den Mund halten, weil ansonsten Walter Lübcke oder Viertes Reich oder was weiß ich nicht was. Aber das war gerade ein echt guter Spruch. Rechte Gewalt hat viele Väter, linke Gewalt ist ein Einzelkind. Den klaue ich dir, glaube ich. Ja, kommen wir zu Red Bull. Red Bull ist ja ein internationales Unternehmen. Sehr interessant, sich einfach mal mit der Firmengeschichte zu beschäftigen und was Red Bull so macht. So Red Bull ist ja nicht so beliebt wegen Red Bull Leipzig im Moment. Aber gut, was der mit Red Bull Leipzig macht, das passt einfach in die ganze Strategie von dem CEO rein. Und ja, was ist im Endeffekt passiert bei Red Bull? Es gab im Februar gab es einen kleinen Skandal. Ja, da ist Folgendes passiert. Es wurde halt so ein internes Event vorbereitet in Österreich mit Beteiligung von internationalen Konzernkollegen halt. Und Teil der Präsentation war eine Weltkarte. Und auf dieser Weltkarte waren halt verschiedene Kontinente bezeichnet wie Mittlerer Osten, das sind die Leute, die Böses tun. Europa sind die Pussys. Südamerika, kommt da der Kaffee her oder so. China, da machen wir alles. Und Afrika, ja, und halt verschiedene einfach lustige Bezeichnungen für so eine Weltkarte im Rahmen von einer Präsentation. Und das hat für sehr viel Aufsehen gesorgt, ja, und da im Endeffekt von dem amerikanischen Konzernteil ist so viel Druck auf den österreichischen Konzernteil ausgeübt worden, dass eine der Personen, die da für diese Präsentation verantwortlich war, ein Herr Klaas, sogar auch seinen Job verloren hat. Und da ist der Matti Schitz wohl irgendwie aufmerksam geworden auf diese ganze intersektionale Problematik. Nämlich jetzt hat er Folgendes gemacht. Er hat einfach ohne große Erklärung hat er mehrere Mitarbeiter des US-amerikanischen Konzernteils gefeuert, den obersten Chef War und das die diese Geschichte Marketingchefin. hier? Das hat damit nicht direkt was zu tun. Okay. Weil er eben herausgefunden hat, dass die Marketingchefin insbesondere, aber der CEO hat das alles abgesegnet, die hat quasi ein ein eigenes Programm aufgebaut in Kooperation mit diesen ganzen Black Lives Matter-Leuten, um quasi eine amerikaweite Kooperation mit denen zu starten. Und das wollte der Matti Schitz, der CEO, einfach nicht. Der will es halt unpolitisch halten. Und hat jetzt quasi die Leute entsorgt, verschiedene andere Mitarbeiter auch entsorgt auf dem amerikanischen Teil, hat erstmal einige Festivals, die stattfinden sollten. Red Bull macht ja Aktionen, ja, das Musikfestival und das Präsentationsfestival, das hat er jetzt erstmal abgesagt. Ich gehe mal davon aus, weil da die Mitarbeiter, die da das Rahmenprogramm begleitet haben, halt auch Teil von diesem Black Lives Matter Programm waren, das da von dem amerikanischen Konzern halt aufgebaut wurde. Und das ist ein sehr interessantes Beispiel für einen Konzern, der sich gegen diese intersektionale Unterwanderung einfach wehrt. Man muss sagen, die Mitarbeiterin, die war 14 Jahre lang beim Unternehmen tätig. Und es sieht halt wohl so aus, dass sie in den letzten Jahren halt quasi mehr oder weniger auch in diese ganze Social Justice Situation reingedrängt wurde. Ja, dass halt immer mehr Mitarbeiter sich organisiert haben und Brandbriefe geschrieben haben. Ich glaube nicht, dass sie ein ideologischer Überzeugungstäter war. Aber ja, sie musste jetzt ihren Hut nehmen und da hat sich halt ausgezahlt, dass der Matti Schitz sein Unternehmen halt weiterhin komplett in seiner Hand hält, weil er kann schalten und walten, wie er will und alles machen, was er will. Da ist er natürlich in einer besseren Position als viele andere Konzerne, die nicht mal eben die Leute entsorgen können, die dafür sorgen könnten, dass man viel Geld verliert mit solchen Sachen. Ja, weil Red Bull ist an sich ein politisch nicht aufgeladenes Produkt. Und ja, was mich auch freut, ist, diese ganze Sache hat nicht sehr große Wellen geschlagen. Also mir ist nicht sehr großer Backlash gegen Red Bull jetzt aufgefallen. Ja, einfach eine schöne Story irgendwie. So, hoffen wir mal, dass Red Bull jetzt nicht in einem halben Jahr komplett vom Markt verschwindet oder so. Dann will ich nichts gesagt haben. Ja, Racial Equity Team Workshop. Hier sehen wir eine PowerPoint-Präsentation, eine Slide-Präsentation von einem Workshop, die ja derzeit in Unternehmen nachgefragt werden. In Deutschland noch nicht so sehr viel, aber das kommt auch noch und in Amerika sehr viel. Ein Bekannter von mir hat mir die Slides zugeschickt, die bei seinem Unternehmen in Amerika gemacht wurden. Und das ist nicht das hier, das ist eine Vorlage quasi, die öffentlich verfügbar ist. Es ist aber fast eins zu eins genau das Gleiche, bis auf ein paar Grafiken. Ich denke mal, über die meisten Sachen haben wir ja schon geredet, aber sehr interessant fand ich, jetzt muss ich erstmal gucken. Genau, ab Slide 7 fängt es an, ganz interessant zu werden. Da sind ein paar Sachen, die wir noch nicht hatten hier bei uns. Ja, also wir haben natürlich fängt der ganze Workshop damit an, dass man erstmal darüber aufgeklärt wird, was White Privilege ist und dass Privilege und Power halt besonders wichtig ist. Und dann gibt es natürlich die Pyramide, Pyramid of White Supremacy, die hatten wir ja auch schon mal irgendwann. Da geht es ja von Indifference, Minimization, Veiled Racism, Discrimination, Cause for Violence, Violence und Genocide. Ja, und the N-Word ist ja schon fast Genocide auf dieser Pyramide, sage ich einfach mal. Ja, Chris, wenn du möchtest, kannst du links auf 7 klicken. Da ist eine Übersicht über Non-Racist versus Racial Progressive versus Anti-Racist. Das sind quasi die drei Stufen, die man als weißer Mensch durchlaufen kann, um das Licht zu finden. Obwohl natürlich hört der Kampf nie auf und man muss immer weitermachen. Ja, fangen wir mal an mit The Racial Progressive. Also ein progressiver, ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch übersetzen soll. Ja, es gibt gar keine appetitlichen Worte dafür. Rassisch fortschrittlich. Genau. Ja, also das kann man einfach mal auf sich wirken lassen, genau was du gerade gesagt hast. Sie bemerken, dass Diskriminierung existiert und Schwarze und andere diskriminierte Leute davon betroffen sind. Aber sie Denken so Sachen wie, dass sie colorblind sind, also dass sie Farben sie gar nicht beeinflussen, zum Beispiel, und sie vertreten halt so krude Thesen wie, jemand sollte aufgrund von seiner Befähigung eingestellt werden und nicht auf der Basis von seiner Rasse. Also, wie gesagt, das wird hier dargestellt, dass das nicht gut ist, wenn man so denkt. Ja, und the racial progressive has the potential to become an anti-racist, but they're not quite there yet. Ja, dann haben wir, also verzeihung, den non-racist, die erste Form habe ich übersprungen. Also das war jetzt die mittlere Form. Die mittlere Form ist akzeptabel fast, weil sie sind fast da, aber natürlich auch immer noch zu verurteilen. Die haben noch sehr viele Sachen zu tun. Und der, wie es der Mars gesagt hat, the racial progressive, ein wichtiger Punkt ist, er ist für affirmative action, also quasi für ausgleichende Gerechtigkeit. Nicht alle Leute sind gleich, sondern manche Leute müssen bevorteilt werden aufgrund von den Sachen, die in der Vergangenheit ihnen zugestoßen sind oder und ihnen halt noch weiterhin zustoßen. Und der Non-Racist. Non-Racist ist jemand, der sich einfach nicht als Rassist sehen würde im traditionellen Sinne. Aber wir reden ja nicht über Rassismus im traditionellen Sinne, sondern im intersektionalen Sinne. Ein Nicht-Rassist würde beispielsweise sagen, Gleichheit für alle. Ja, sie sagen auch, dass sie farbenblind sind und nicht denken so, ja, mir kommt das nicht an, ob der jetzt dunkelhäutig oder hellhäutig ist. Das ist vollkommen egal. Allerdings so Konzepte wie Affirmative Action, also ausgleichende Gerechtigkeit, sind nicht so gut, weil sie glauben ja an so Sachen wie Equality for All, was ganz schlimm ist. Ja, Non-Racist. Das ist die unterste Form, die ein weißer Mensch quasi haben kann im Sinne dieser Ideologie. Also hier geht es auch um, das basiert alles auch auf dieser ganzen White Fragility-Angelegenheit. Ne? So. Und jetzt gehe ich wieder zu 9, the anti-racist. Das ist quasi die reinste Form, die ein weißer Mensch haben kann und das ist immer noch nicht optimal, aber es reicht immer noch nicht, aber besser als alles andere natürlich. Der Antirassist kämpft aktiv gegen White Supremacy und systemischen Rassismus, also systemischen Rassismus natürlich im intersektionalen Sinne. Sie sind there on the front line, sie sind am die Speerspitze im Protest neben schwarzen Aktivisten und den Organisatoren von diesen Protesten. Also, ne, ja. Sie akzeptieren, dass sie das weiße Privileg haben und nutzen ihr und dass sie im Alltag ihr Privileg nutzen müssen, um Rassismus zu bekämpfen. Was auch immer das bedeuten soll, das ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Es geht da hinten los, das kann ich dir erklären ungefähr, weil ich habe letztens einen Stream gesehen, da waren mehrere junge Männer und einer davon hat erzählt, dass er eben dunkel wäre, dunkelhäutig und sich beworben hätte bei verschiedenen Firmen. Und eine Firma wollte ihn nehmen mit der Begründung, dass ihm sein kultureller Hintergrund gefallen würde. Ja, das ist damit ungefähr gemeint. Und er fand das auch rassistisch und hat dann abgesagt. Ja. Also insofern, glaube ich, geht das da hinten los. Das ist auch nicht, das ist nicht unrassistisch oder so, so eine Einschätzung. Ne? Ja, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch genug Frauen, die eine Frauenquote befürworten, eben weil sie dann weiterkommen. Ich glaube, das kommt halt dann auf den Einzelnen an. Der hat halt gesagt, okay, ich finde das rassistisch, ich will das nicht, aber wird das jeder tun? Ich glaube nicht. Ja, und vielleicht ist auch einfach nur gemeint, okay, weil du weiß bist, hören andere weiße Leute auf dich, weil die ja alle ja, ne, nur. Ja, das kann aber eben auch so. In der halt Logik macht das schon irgendwie Sinn, aber es ist halt, ja. Es ist ja auch nicht dafür geeignet, dass man wirklich praktisch was machen kann, um dann die Sache hinter sich zu lassen, sondern es ist ja eine Sache, die man stetig machen muss, ja, weil man kann ja, auch wenn man Antirassist ist, ist ja immer noch nicht genug. Also gehen wir mal weiter im Text. They check their white friends and family members when they say racist things. Also man muss natürlich die Moralpolizei sein, ne? Wenn irgendwer was sagt, dann nicht nur wenn was rassistisch ist, muss man sagen, sondern auch wenn die irgendwie sich widersprechen, ja, oder irgendwas natürlich der Ideologie widerspricht. Und man muss sich natürlich selber checken. Die Ideologie vielleicht selber, oder wie war das? Bitte? Widerspricht sich die Ideologie nicht vielleicht selber, oder wie war das? Ja, alle Widersprüche der Ideologie sind nicht zu erwähnen, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Ja, also man muss sich selber natürlich checken, ne? So, also selber Maulkorb auch, sprich erst in Tüte und dann sortier oder irgendwie sowas, ne? They're constantly educating themselves and open to learning from others. Also man muss natürlich die reine Lehre akzeptieren, Und dann Menschen so wenn sie bauen. kommt, und alles, auch alles, was neu ist, muss man inhalieren und direkt verinnerlichen, und ja, wunderbar. Und they recognize that they'll never know what it feels like to be black in America, but they try to understand anyway. Also sie verstehen, dass sie nie, dass sie es nie wirklich, also sie verstehen, dass sie es nie verstehen werden, aber sie versuchen es trotzdem zu verstehen weiterhin. Ach ja. Ja, da können Sie sich nicht reinversetzen, aber in Rollenspielrassen, da können Sie sich reinversetzen. Schon komisch. Ja, und auf der letzten Folie haben wir halt noch den Call to Action. Man muss es natürlich so verstehen, dass in einem Workshop immer noch sehr viel dazu gesagt wird und noch irgendwelche, ja, Quizzes gemacht werden oder sowas zwischendurch. Ist zu Aber streitkrank vielleicht. natürlich, ways we can become better allies. Ich habe es ja schon gesagt, also man kann nie perfekt sein und es reicht nie, aber man kann better allies sein. Ne? 10 steps to non-optical allyships. So. Understanding what optical allyship is, da steige ich schon mal direkt aus. Check in your black friends, family, partners, loved ones and colleagues. Also man muss mit denen aktiv in Kontakt treten. Be prepared to do the work, also das, was wir jetzt gemacht haben. Man muss sein Privileg checken. Read up on anti-racist works. Avoid sharing content, which is traumatic. Donate to funds and support initiatives. Also avoid sharing content, which is traumatic, ist halt auch so eine Fake News-Sache. Ne? Also wenn dann doch das Falsche berichtet wird, dann besser nicht drüber reden. Donate to funds and support initiatives. Ja, ganz viel Geld geben. Das Ganze, es dreht sich nicht um dich, sondern es geht nur um die anderen Leute, natürlich. Keep supporting after the outrage, also immer weiter sich aufregen, nie aufhören, sich aufzuregen. Stop supporting organizations that promote hate, also niemanden unterstützen, der Hass propagiert. Wo natürlich die Frage ist, wer sagt, was ist Hass und was nicht in dem Kontext. Start your long-term strategy. Long-term, also es hört nie auf. Ja. Jo, das ist klar. Ich fand die Präsentation klasse. Kommen wir nun zur Basart, basiert wie sie ist. Hier hat sie einen Deutschlandfunk-Leitfadenartikel, Leitfaden gegen Rassismus gefunden. Und selbst in dem Artikel haben sie sich über White Fragility aufgeregt. Das Buch hatten wir auch schon, glaube 3 oder 4 Mal habe ich den Inhalt schon zitiert hier. Und das ist auch Dauerthema, weil seit Black Lives Matters das Buch ja, Bestseller geworden ist, also, oder sich zumindest eine Zeit lang auf der Bestsellerliste gehalten hat. Und hier hat selbst der Deutschlandfunk sich ein bisschen dran gestört. Da sieht man das auch selbst in den Journalistenstuben hier und da noch ein bisschen Rückgrat vielleicht vorhanden sein kann. Ja. Mich hat's gefreut. Ja, das hatten wir ja gerade erst mit dem Kafka-Trap, ne? Ja. Also, denen ist es scheinbar jetzt mittlerweile auch schon aufgefallen, dass das nicht so schlau ist, so zu argumentieren. Das hat aber gedauert. Mechanics. Oh, ich habe mich nicht entmutet. Hier geht es um Videospiele. More people play as the male version of X-Character, so that means people prefer to play as a man. Also mehr Spiele spielen die männliche Version von einem Videospielcharakter. Und das bedeutet, dass die Leute einfach lieber als Mann spielen. Und dass die gute Kimball Air sagt, nee, das ist aber nicht so. Das ist ein Missverständnis, was den Markt angeht und die Marketingpsychologie. Und sie erklärt uns das hier. Das Ding ist, dass natürlich wieder nicht eine eigene Vorliebe ist, lieber als Mann zu spielen, sondern dass uns das sozial durch soziale Konditionierung eingebläut wurde. Sie sagt zum Beispiel, ich entscheide mich ja auch nicht oder ich ziehe es nicht vor, auf die Damentoilette zu gehen, sondern ich gehe auf die Damentoilette, weil mir das so anerzogen wurde, was ich einen völlig irren Vergleich finde, wenn man das vergleicht mit welches Geschlecht soll mein Spielcharakter haben, aber dass da ganz andere Dinge wie... Computerspiele einfach nur eine digitale Form von aufs Klo gehen. Entscheiden. Und natürlich gibt es auch Spiele, die sich verkaufen mit weiblichen Protagonisten. Sie sagt hier zum Beispiel Horizon Zero Dawn und dann sagen die Leute, ja seht ihr, dass Frauen verkaufen sich doch, was habt ihr denn? Ja, aber damit sind sie natürlich auch nicht zufrieden, weil es könnte ja sein, wenn man sich überlegt, das Spiel hätte halt eine Option gehabt zu sagen, spiele ich jetzt Mann oder Frau, dann hätten sich doch wieder mehr für den Mann entschieden. Weil die so konditioniert sind, wie so ein Pavlovscher Hund, die sehen einen Mann und dann fangen die an zu sammeln. Sie führt dann Assassin's Creed Odyssey als Beispiel an. Da ist die männliche Figur mehr gespielt worden. Und die weibliche Figur ist aber außerhalb des Games sozusagen mehr diskutiert worden, weil sie die interessantere war. Weiß jetzt nicht, was das genau bedeuten soll. Oder was die Auswirkungen davon sind. Aber sie sagt dann halt, sie schließt daraus, dass die kulturellen, kritischen und für die Konversation großen Werte, dass das ein großer Wert ist. Und dass halt dieses Anbieten von zwei Charakteren meistens aus Angst geschieht oder wegen alten Ideen. Sie schauen auf Umfragen und Studien und dann entscheiden sie sich das, halt Millionen Dollar für so ein Spiel auszugeben, obwohl ihre Idee von einem männlichen Hauptcharakter nur auf irgendwelchen halbgaren wissenschaftlichen Studien beruht. Aber was ich auch interessant finde, ist, sie sagt selber, also die Gruppe der männlichen Spieler, die laut halt sagen, nee, ich hasse es, als Frau zu spielen, ist überraschend klein. Ach was, das ist sowas, was Gamergate jetzt schon lange gesagt hat. Niemand hat ein Problem damit, als Lara Croft zu spielen oder als Bayonetta oder wer auch immer. Ja, also wenigstens das gibt sie zu. Und oftmals ist ein Mangel an Interesse, den man da bei diesen Spielern sieht, ist, dass wir einfach weniger Zeit damit verbringen, frauengeführte Produkte zu vermarkten. Also Männer werden einfach besser vermarktet und deswegen sind Frauen so unterdrückt. Und sie möchte jetzt eigentlich, dass sie praktisch das vorgeschrieben wird, dass man selber die Entscheidung treffen darf. Wie Stories und Charaktere geschrieben werden sollten. Und die sollten authentisch sein, von Leuten geschrieben, die ihre Identitäten und Perspektiven teilen. Nichts mehr mit hier von zu Hause aus dem Fernsehsessel, die den Markt analysieren. Wir müssen jetzt weiter ins Tiefe bohren. Und dann sagt sie auch noch, als letztes sagt sie noch, übrigens, ich habe auch einen Studiengrad in dem Bereich. Nicht, dass ihr denkt, ich denke mir das alles nur aus. Ja. Leute, es dürfen nur noch Space Wizards Drehbücher für Star Wars schreiben und. Wie wir das mit dem reinversetzen? Das ist so. Die verstehen überhaupt nicht, dass Kunst bedeutet, sich in andere Dinge oder Menschen oder was auch immer hineinzuversetzen, Perspektiven einzunehmen und daraus dann was abzuleiten, dass das irgendwie eher mit dem Inneren als mit dem Äußeren zu tun hat. Aber was kann denen nicht helfen. Nur noch Zeitreisende dürfen in Zeitreisefilmen auftreten. Nicholas Sandman, der erinnert euch vielleicht noch, der Mann, der da gestanden hat und von dem Indianer angetrommelt wurde und dabei angeblich herablassend gegrinst hat, wie viele Medien ihm dann hinterher unterstellt haben, hat jetzt eine Einigung gefunden mit der Washington Post, die er verklagt hat auf 250 Millionen Dollar. Ja, schon. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es nicht die 250 Millionen Dollar sein werden, aber dass da schon auch viele Nullen an der Summe sein werden, die er bekommt. Und das ist ja schon das zweite Mal, dass er gewinnt. Sandman hat dann gesagt, der Kampf ist nicht vorbei, 2 habe ich geschafft, 6 muss ich noch schaffen. Und ja, geht jetzt weiter, glaube ich. Und aber ich habe gehört, im Bereich von 30 bis 35 Millionen könnte es gewesen sein. Aber ja, ist doch auch schon Geld. Wenn du das 6-mal machst, bist du auch fast da dran. Also die Familie Sandman hat in Zukunft keine finanziellen Sorgen mehr, denke ich. Ist doch auch mal schön. Hat auf jeden Fall was. Ja, dieses hier war ein Artikel, der ist zwar schon ein paar Wochen alt, aber jetzt auch nicht so ewig. War mir damals nicht aufgefallen, bin ich diese Woche drüber gestolpert und ist insofern interessant, weil wir ja hier auch immer so ein bisschen auf diese ganze Gewaltdebatte, Geschlechtergewaltdebatte gucken und es da ja so gewesen ist, dass sofort, nachdem diese Corona-Geschichten angefangen haben, überall ohne Ausnahme eigentlich behauptet wurde, jetzt fangen die Männer mit der Prügelei an, weil das machen die ja sowieso schon immer und jetzt wird das alles noch wird das noch verstärkt durch den Lockdown und jetzt geht das richtig los und dann musste man überall noch irgendwelche Hotels anmieten und was weiß ich nicht was alles, weil man ja damit gerechnet hat, dass der Run dann der ganzen weiblichen Opfer dann so zunehmen wird, dass man da überhaupt nicht zu Rande kommt. Und was da ursprünglich passiert ist, war, dass die Zahlen eher zurückgegangen sind. Und da hatten wir ja auch schon über berichtet. Und jetzt ist es hier allerdings so, dass jetzt hier in diesem Weltartikel auf jeden Fall von Berlin steht, dass es da wohl dann nach ein paar Monaten in dieser ganzen Geschichte dann tatsächlich bei diesen besonders schwerwiegenden Sachen eine Zunahme gegeben hat. Also es haben sich dann doch, wenn man das jetzt zusammenrechnet, auf jeden Fall bei irgendwelchen Leuten, die jetzt wirklich auch verletzt worden sind, also jetzt nicht irgendwie nur von Behauptungen oder so, sondern mit physischem Beweis quasi, sind das auf jeden Fall im Vergleich zum Vorjahr jetzt ein Anstieg gewesen in Berlin, laut diesem Artikel hier. Außerdem bezieht sich dieser Artikel hier auch, der sagt auch, dass es auch bei den Männern einen Anstieg gegeben hat, also auch männliche Opfer sind mehr gewesen als im Vorjahr von häuslicher Gewalt, die sich da gemeldet haben. Das war aus der Charité, oder nicht? Eine Info. Nee, das weiß ich jetzt nicht, aber es ging auf jeden Fall um die Zahlen aus Berlin. Die erfassten Zahlen aus Berlin und ja, also teilweise ist es schon so ein bisschen merkwürdig auch formuliert, manche Sachen, wo ich dann schon so ein bisschen das Gefühl habe, dass sie da so ein bisschen von ablenken wollen, dass halt eben bei diesen Sachen, die jetzt nicht so krass waren, das halt ausgeblieben ist. Also irgendwelche Leute, die jetzt da halt da Schutz gesucht haben, aber ohne diese Verletzungen. Also dass quasi beides so ein bisschen stimmt. Also es ist zum einen schon schlimmer gewesen bei Sachen, die sowieso schon schlimm sind. Und auf der anderen Seite ist es aber auch nicht schlimmer geworden, bei jetzt, sag ich mal, dieser Allgemeinheit, wo sie ja dann dachten, dass jetzt alle Leute jetzt plötzlich ihr neues Hobby prügeln irgendwie erfinden oder so. Also das ist eigentlich so das Fazit, was man da ziehen kann, dass sie jetzt... Ja, das Studio aus München, ne? Mit so die, hier ja. Geht's jetzt nur in Berlin. Und es würde mich auch wirklich interessieren, weil ich nämlich auch jetzt die Woche über von einem Kommunalpolitiker bei mir aus Hannover gehört habe, dass man da ja so viel erwartet hatte und dass man da ja auch Räumlichkeiten angemietet hat, allerdings ohne irgendein Fazit, was da jetzt draus geworden ist, was mich immer interessiert hätte. Und das war auf jeden Fall für mich deswegen hatte ich mich da nochmal auf die Suche begeben und unter anderem halt diesen Artikel hier gefunden. Und ich wollte das dann auf jeden Fall auch nochmal mit aufnehmen, weil es ja schon wichtig ist für ein Gesamtbild dieser ganzen Sache jetzt und auch so zur Einordnung, weil wir ja schon darüber geredet hatten auch, dass dieses jetzt ausgeblieben ist mit der Verstärkung Und dass es das scheinbar in manchen Bereichen halt schon gegeben hat, was dieser Artikel halt eben auch schreibt, ist dieses Ding von wegen, das gäbe es in allen Schichten und so. Also will halt eben auch wieder irgendwie das so hindrehen, als wäre das halt so dieses gesamtgesellschaftliche Problem, was irgendwie überall auftritt, was ich dann halt wiederum so ein bisschen ideologisch wieder finde. Also ich sehe das eigentlich so, wie die Erin Pizzi das ja beschreibt, die ja da in England und Kanada Frauenhäuser gegründet hat, in dieser Bewegung ja ganz groß war, bevor das von den Feministen da gekapert wurde. Und die ja meint, dass das halt so eine Sache ist, was da von Generation weitergegeben wird und dass in diesen, dass man halt dieses Ding von wegen, die Männer prügeln da immer und die Frauen sind immer die Opfer, halt eben so nicht sagen kann. Und ja, in diesem Artikel das halt teilweise halt schon hinterfragt, indem man halt eben auch diese Männerzahlen hier nicht ausgespart hat. Aber dieses Fazit von wegen, dass das ja überall irgendwie passieren würde und weiß ich halt nicht, ob das dann nicht doch vielleicht wieder so ein bisschen zu viel dieses, was man halt überall immer hört und das dann einfach für bare Münze nimmt, Ding ist. Weil, also für mich ist das Fazit halt eben eher, ja, dass halt diese Sachen, wo die Gewalt halt sowieso in den Familien schon war, dass durch diese Corona-Situation sich natürlich verstärkt hat. Aber jetzt diese Anschuldigungen, die ja auch niemand kritisiert hat, was ich halt nach wie vor unmöglich finde, dass man sich einfach hinstellt und sagt, so ja, jetzt wird er jetzt hier geprügelt, jetzt ohne Ende, wo die Leute aufeinander hocken. Das halte ich halt nach wie vor eigentlich für eine Verleumdung von Beziehungen in Deutschland. Also, ja. Ich weiß so, dann, wie das gestiegen ist, aber es waren ja vielleicht auch ein paar Leute in Berlin, die sonst irgendwie ja dauerhaft unterwegs sind oder sowas. Ne? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es halt so, dass diese Zahlen bei den wirklichen Verletzungen jetzt im Vergleich zum Vorjahr, wo sie die Situation ja nicht hatten, deutlich gestiegen sind. Und was sie halt eben auch schreiben, ist, dass es jetzt mehr auch Kinder gegeben hat, die sich jetzt die sich selber gemeldet haben, was normalerweise eher nicht so ist, weil diese Meldungen dann eher von der Schule oder so von der Betreuung halt irgendwie kommen, wo das den Leuten dann auffällt und die das dann melden. Und das ist natürlich jetzt durch ausbleibende Schule oder so, hat sich das halt geändert, dass man da dann jetzt ungewöhnlich viele halt auch Anzeigen von den Kindern jetzt direkt gehabt hat an der Stelle, ist halt auch noch eine Änderung, die sich da ergeben hat, ja. Ja, ich weiß nur aus München, wie gesagt, die Studie lieber nicht so überzeugend. Da sind sie so, haben sie so Zahlen ausgewiesen, ziemlich kreativ zusammengebastelt und die hätten im Prinzip geheißen, dass in der Zeit von Corona 4 Millionen Frauen oder was vergewaltigt worden wären. Okay, ja, also wie gesagt, zu der Sache kann ich jetzt eigentlich, das halte ich halt schon für plausibel, weil sie da halt eben von Verletzungen halt reden, die da festgestellt worden sind und das ist ja dann schon was anderes als irgendwie, irgendwelche Leute fühlen sich nicht mehr wohl oder keine Ahnung wie was. Ja, genau, und vor allem so eine Umfrage, die hatten halt irgendwie so Umfragezettel, die wirklich fragwürdig waren, kann ich ja nochmal zeigen, da habe ich auch ein paar Links zu. Ja, hier geht es um von Krautreportern um das zerstörerische Verhalten von Frauen, eben toxische Weiblichkeit. Und ja, ist ja schon das für die Krautreporter, glaube ich, ein Schritt, mal so einen Artikel zu veröffentlichen. Allerdings glaube ich, dass das Ding im Original schon älter ist. Das kann sein, ja. Weil ich glaube, wir hatten das nämlich schon mal auf Englisch dabei mit diesem Handhoch-Ding. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Raise your hand. Wenn du schon mal, ja, das hatten wir auf jeden Fall schon mal, eine Periode und so vor ein paar Jahren, ja. Was ich hier vor allen Dingen bemerkenswert fand, ist diesen riesen Disclaimer, den sie hier vorne weggestellt haben. Das war extrem lang, ja. Alter Schwede, 1, 2, 3, 4, 5 Absätze. 5 Absätze, bitte, bitte foltert uns nicht, bitte hasst uns nicht, bitte, bitte verzeiht uns, dass wir uns es gewagt haben, hier mal jemanden mit einer abweichenden Ansicht hier zu publizieren. Ja, die wissen schon, wer ihren Krempel liest. Ja, ja, und ja. Das Uralte dazu, ja. Aber das Ding ist auf jeden Fall schon älter, das hatten wir vor einer Weile hier auf jeden Fall im englischen Original, glaube ich, schon mal drin, weil dieses Handtuch, das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Aber ja, das ist auf jeden Fall Sache halt, ne? Also irgendwelche Spielchen, die Frauen spielen mit den Männern. Ja, also ich meine, es wundert mich eigentlich, dass jemand meint, dass das nicht passieren würde oder so, weil Menschen halt, ne? Also die Leute, es gibt halt Leute, die machen sowas, also. Ja. Ja, letzter Satz war, glaube ich, nochmal schlecht, was wir machen. Okay. Ja. Nächst. Ja, okay. Ja, dieses Ding hier, Kinofilm Red Pill, waren wir ja bei der Premiere damals. Die Leute, die uns noch nicht so lange zugucken, hatten wir auch ein paar Interviews geführt, zum Beispiel mit dem Sebastian, der das da organisiert hatte, und mit einem Kolumnisten, der unter anderem auch für die Welt schreibt, der da auch da war. Und hatten wir uns angeguckt, gab es, also ich weiß eigentlich nur von zwei Vorstellungen davon, ja, eine, in der wir waren, und dann gab es nochmal eine irgendwie 2, 3 Wochen später oder so. Und ansonsten weiß ich nicht, ob das nochmal gelaufen ist in Deutschland, aber auf jeden Fall könnt ihr euch den Film immer noch bei Amazon anschauen. Wenn ihr dann so ein Prime-Abo habt, ist es da sogar schon enthalten. Also könnt ihr einfach gucken. Dokumentarfilm halt von der Cassie J, die ja da eigentlich überzeugte Feministin war und sich dann mit Männerrechtskrempel beschäftigen wollte, eigentlich um quasi zu zeigen, was für furchtbare Menschen das doch sind. Aber dann halt ziemlich schnell durch diese Beschäftigung damit halt eben die Punkte bemerkt hat, die die Leute halt eben haben. Und ja, da dann einen sehr fairen Film gedreht hat, den ja auch diverse Leute unterstützt haben, zum Beispiel hier der Stapel Chips, von der auch hin und wieder mal bei uns mitmacht. Zwar nur so ein, zweimal im Jahr mittlerweile, aber ab und an auf jeden Fall. Der hatte da damals auch das mitfinanziert. Das war so ein Kickstarter für den Film. Und ja, und einer der Leute, die da drin vorgekommen sind im Film, das war der Mark Angelucci, Anwalt aus Amerika, der schon viele, viele Sachen hingekriegt hat, wirklich. Wirklich tolle Sachen. Also jemand, der dieses Männerrechtsding, kann man auf jeden Fall nicht sagen, dass er das nicht richtig vertreten würde oder dass das nur Code wäre für Frauenhassen oder so ein Zeug, weil der echt schon viel gerissen hat. Unter anderem auch, hatten wir auch damals drüber geredet, ist glaube ich auch schon wieder 2 Jahre her oder so, frag mich auch, was daraus geworden ist. Nach diesem Artikel hier wusste ich das erst, dass sie, und zwar, es geht darum, in Amerika mit dem mit der Wehrpflicht. Amerika hat nämlich auch eigentlich, genauso wie in Deutschland, wo es die Wehrpflicht ja auch noch gibt, aber die nur ausgesetzt ist, ist es in Amerika halt eben auch so, dass das nicht mehr praktiziert wird, aber diese ganzen Verpflichtungen eigentlich noch weiterhin bestehen. Und wenn man in Amerika jetzt zum Beispiel ein Studentendarlehen haben will als Mann, oder wenn man sich registrieren will, um zu wählen, als Mann, dann landet man halt in diesem Register für den Selective Service, also für die Wehrpflicht von Amerika. Und die könnten sie halt jederzeit wieder reaktivieren und die ganzen Leute wären dann da halt im System und würden dann da rangezogen werden. Und hier der Mark Angelucci hat da Prozesse gegen geführt, dass das eine ungleiche Behandlung ist. Und bei dem einen Prozess hat er auf jeden Fall schon gewonnen gehabt. Und da gibt es jetzt wohl das Urteil in dem nächsthöheren Instanz steht jetzt wohl noch aus, aber das Verfahren dazu ist wohl schon gewesen. Also das ist schon in den letzten Zügen. Und jetzt steht ja schon, wer hat den erschossen, ist ja die Überschrift von dem Ding, weil nämlich dieser Herr jetzt praktisch in so einer Art, ja, mafiamäßigen Hit irgendwie in seiner eigenen Haustür jetzt erschossen wurde. Also da hat sich wohl jemand als Lieferant ausgegeben und der war, also hier der Herr Angelucci, hat da irgendwie mit Freunden bei sich zu Hause ist er gewesen und dann haben sie ihn da an die Tür gebeten, weil er angeblich ein Paket unterzeichnen musste da, dass er es in Empfang genommen hat. Und da ist er dann von diesem Typen, der da sich als Lieferant ausgegeben hat, erschossen worden an Ort und Stelle. Also wie in so einem Mafia-Film. Und ja, es ist jetzt halt die Frage. Quo vadis? Feminismus. Das waren die radikalen Feministinnen. Das Es gibt Matriarchat wehrt sich. Eine Vermutung, wer das war, weil es gab einen ähnlich krassen Fall. Auch jemand hat an der Tür geklingelt, hatte eine Post-FedEx-Uniform an. Der Sohn hat die Tür aufgemacht, zack, Schuss ins Herz, tot. Der Vater kommt um die Ecke, zack, auch tot. Und der Typ flüchtet und wurde später quasi, hat sich selber umgebracht. Der Name Roy Den Hollander war auch ein Anwalt, der was mit dem Angelucci zu tun hat und ich keine Ahnung, wie bestätigt das ist, aber ich hatte gelesen, dass es wohl so war, dass er auch der Roy Den Hollander nicht nur diesen einen Anschlag da getätigt hat, sondern auch ihn umgebracht hätte, dachte ich. Das ist aber alles noch Vermutung halt. Ne? Ja, es ist Vermutung, aber ja. Die andere Sache war, es wurde der Sohn, der da war, umgebracht, der Ehemann umgebracht, von einer Anwältin, die gerade im Jeffrey Epstein-Fall die Finanzen quasi durchleuchtet. So, aber ja? Interessant ist halt auch noch, dass dieser Roy Den Hollander wohl auch ein Männerrechtsaktivist war. Ja, also er war in dieser Organisation, wo der Angelucci auch war. Allerdings wurde der schon vor einiger Zeit ausgeschlossen, weil er einfach irgendwie durchgedreht ist. Ja, aber also er hat auch eine Website, wo es um Männerrechtsthemen geht und so. Also sehr, sehr merkwürdige Geschichte insgesamt. Ja, der Roy Den Hollander war sowieso, der ist mehrmals bei CNN gewesen, war auch in irgendeiner komischen Fernsehshow, hatte der irgendwie so eine Statistenrolle, wo der immer wieder aufgetreten ist. Sehr seltsame Figur. Sehr seltsam. Ja, und der Herr Angelucci, na, schade. Sehr schade. Ja, auf jeden Fall hat es hier, fühlt sich hier der Herr Kemper, der glaube ich für die Dings arbeitet, hier für die Grüne Stiftung, glaube ich, arbeitet der, ne? Goldstiftung, ja. Ja. Ja, der fühlt sich hier auf jeden Fall jetzt verfolgt in Deutschland wegen dem Fall. Schreibt hier, sollte es sich herausstellen, dass der Männerrechtsanwalt Angelucci von einem Antifeministen erschossen wurde, würde ich den gemäßigten Männerrechtsszenen dringend raten, die Todeswünsche /Morddrohungen von WGVDL, das ist dieses Wem, wer, ich habe schon mal vergessen, was das heißt, aber das ist auf jeden Fall so ein ganz merkwürdiges Forum, was es irgendwie gibt, was da ganz gerne halt vermischt wird mit, also unter anderem ja auch von der Böll-Stiftung in einen Topf geworfen wurde mit hier dem wie heißt er, von Genderama. Achso, der Hoffmann. Hoffmann, ja, und lauter vernünftigen Leuten halt als irgendwie, keine Ahnung, das ist glaube ich so ein libertäres Forum irgendwie. Wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land, ja, genau, ja. Und dann danisch.de und Wikimania und so weiter. Die Morddrohungen. Danisch ist ja also. Männerrechtler hochtop, also mal 15. Ja, nee, auch, ich denke, Todeswünsche und Morddrohungen ist Danisch täglich Brot oder so. Also, völlig lächerlich. Ja, absolut, aber das ist halt eben diese, ja, also tut mir furchtbar leid, von den Leuten Todeswünsche und Morddrohungen ist nicht. Ach ja, genau, dieses Agentin-Ding, das war auch von dem Camper. Na, ihr erinnert euch vielleicht noch an diese Seite Agentin, wo sie da irgendwie aufgezählt haben, wer da irgendwie angeblich im Netzwerk mit wem irgendwie drin ist, was sie ja dann runternehmen mussten, weil sich ja auch diverse Leute da, es war eine Verleumdungsplattform im Prinzip, auch wieder so ein richtig tinfreudiges, ja und der hat schon mal diese Vokabel benutzt und dann der hat die auch benutzt und mit anderen Worten Verbindung, oh, ja es ist alles, alle sind sie miteinander verbunden und verdrahtet und alle wollen sie das Gleiche, nämlich uns vernichten. Auch der Tweet da drunter von ihm, ja. Also, den können die Kollegen glaube ich gerade nicht sehen, weil er unter den Affen vor, da. Es gibt einen Umschlag von fanatischer Männlichkeit, die droht, in apokalyptische Männlichkeit, die mordet. In der Wort, vom Wort zur Tat, ne? Das ist Quatsch. Das ist nee, aber auch apokalyptische Männlichkeit, die mordet, der hat doch selber ein Problem. Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn der irgendwann wie die ganzen Gamergate-Gegner enden würde, die halt wegen irgendwas mit der Justiz bekommen haben. Ja, und vor allen Dingen diese Leute, ne, die Könige der Verleumdung, ne, aber meinen irgendwie andere Leute, die würden die bedrohen oder so. Was glauben die denn, was diese Scheiße irgendwie bringt? Ne, ihre scheiß Veröffentlichungen und Webseiten, wo alles mit allem verbunden wird und dann kommen irgendwelche Antifa-Einis, die das dann lesen und sich irgendwie denken so, ja okay, ist ja alles Faschismus und so, Männerrechtsaktivisten, sind ja, wollen ja die Frauen irgendwo anketten oder so und dann irgendwie wieder mit ihrer patentierten das Recht in die eigene Hand nehmen Mentalität dann losrennen. Das ist alles keine Bedrohung oder was? Ey, das ist organisierte Liebe. Das fand ich ja ganz interessant, das will ich jetzt gar nicht weiter reingehen. Auf jeden Fall als Leseempfehlung, hier mal wieder von Alles Evolution, von dem Blog. Der hat sich hier diese abweichende Meinung von dem Thüringer Verfassungsgericht zum Paritätsgesetz hier angeschaut und zitiert hier halt eben ausufernd da draus, was sie hier alles erzählen und kommentiert das so ein bisschen. Und ja, also es ist zwar schon so, wie ich das letzte Woche gesagt habe, man kann das halt schon runterbrechen auf einfach diese Ansicht, dass sie halt einfach sagen, ihr Artikel 3, da steht ja tatsächlich Gleichberechtigung und da halt einfach drauf pochen und dann sagen so, ja, das ist halt eben nicht gegeben, weil ja nicht 50% der Frauen da in der Politik vertreten sind, was aus meiner Sicht halt einfach Fehlschluss ist und fertig. Aber in Thüringen haben sie ja das Wort Gleichstellung ins Gesetz geschrieben, in ihre Verfassung, in ihre Landesverfassung. Und das ist in mehreren Ländern so. Deswegen, oder so das gibt, weiß oder ich jetzt nicht, müsste ich mir nochmal anschauen. Steht jetzt hier nicht drin. Auf jeden Fall fand ich es halt trotzdem interessant, wie das halt alles komplett ausformuliert nochmal ist und auch mit den teilweise hanebüchenen aus meiner Sicht Vergleichen, die dann da irgendwie ziehen. Ja, ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung von dieser ganzen Sache nochmal, fand ich ziemlich interessant. Da will ich jetzt aber nicht komplett durchlesen, weil dann sind wir hier in 2 Stunden noch beschäftigt. Das fand ich auch gut auf jeden Fall. Ich habe ein anderes Ding halt noch gelesen, ich weiß gar nicht, ich habe es letzte Woche vorgestellt, wo eben eine ehemalige Verfassungsrichterin das auch eben so sich beigedreht hat. Ich weiß es nicht genau. Müssen wir dann bei den Links mal gucken. Interesting. People more readily stereotype women as victims than men as perpetrators. As a result, harm to women evokes more concern than equivalent harm to man. And people are more inclined to punish male than female perpetrators. Also Männer werden systematisch benachteiligt von systematischer Misandrie der Polizei und der Gerichte. Plus in der Kultur selber werden Frauen immer, also wird Verletzungen an Frauen als schlimmer dargestellt, wie wenn die gleiche Verletzung einem Mann angetan wird. Ergo, wir leben in einem Matriarchat. Wir sollten auf jeden Fall das mit der sexuellen, sexuelle Profiling sollte man gegen vorgehen. Ne? Ja, genau. Wenn Männer auch vom Polizisten eher als Täter gesehen werden und so. Muss da eigentlich jetzt was passieren? Das genau. Kann so nicht weitergehen. So und so viele Verhaftungen für Frau und für Mann. Wir brauchen eine Quote in Sachen Verhaftungen. Ja. Also, ja. Wie nennen wir uns? Men Lives Matter? Men Lives Matter, genau. Okay. Der Stevenson, der hat auch ein ganz gutes Buch geschrieben, The Ape That Understood the Universe. Wobei, also das ist ein guter Einstieg in Evolutionärpsychologie, allerdings habe ich so viele Bücher in die Richtung gelesen, dass ich es furchtbar fand. Aber ich glaube, für einen Einsteiger ist das ganz gut. Ja, ja. Also hat er ja auch durch Ewe jetzt durch die Blume gesagt, dass wenn ihr das Buch liest und es interessant findet, dann bedeutet das, dass ihr doof seid. Wenn ihr Bücher lesen müsst. Ja. Nein, okay. Nein, eigentlich nicht doof, sondern evolutionstheoretische Einsteiger. Ja, genau. Apropos doof. Attila Hildmann. Warte, du hast den Namen falsch ausgesprochen. Attila V-Mann. Nicht Hildmann. Oh, V-Mann. Das wird aber getinfoilt hier. Aber ehrlich. Ja, auf jeden Fall schreibt hier der RBB, dass sie diese Demonstration von ihm jetzt am Samstag, also jetzt gestern quasi, nicht mehr zulassen wollten. Ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt, ob das jetzt dann auch noch Bestand hatte oder so. Das war jetzt die Woche über. Oder ob das dann doch zugelassen wurde oder so. Auf jeden Fall, finde ich das halt eher nicht so gut. Allerdings kann ich es trotzdem nachvollziehen. Also was sie hier schreiben, ist halt eben so nach dem Motto, ja, der sagt ja lauter, der bedroht da irgendwelche Leute und redet halt irgendwelchen Humbug mit von wegen zionistisches Verschwörung und so weiter und so fort. All das Zeug, mit dem ich absolut auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise sympathisiere und was ich auch für unmöglich erachte, gerade diese ganzen Bedrohungen, geht gar nicht. Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch noch einfach sagen, dass das ist ja dann auch alles, also wenn der da seine Sache dann da halt macht und die ihre Versammlung da abhalten und er dann solche Dinge dann tut, dann sind die ja auch alle unabhängig von der Versammlung und der Versammlungsfreiheit und diesen ganzen Sachen dann halt eben zu verfolgen. Und dann soll man das einfach so machen, was man ja auch in der Vergangenheit schon getan hat. Weil was ich da einfach nur sehe als Problem ist so ein bisschen dieses Märtyrertum, was man da mit diesen Leuten halt sofort wieder zugesteht, was ich halt unmöglich finde an der Stelle, weil das will ich halt gerade nicht, dass die sich dann darauf berufen können zu sagen so, ja, ich habe es euch ja schon die ganze Zeit erzählt, ne, wir sollen ja nur klein gehalten werden und so, und jetzt verbieten sie uns das, dass wir irgendwie hier unser Ding machen dürfen und so, und das ist einfach das Problem, was ich da sehe an der Stelle. Und deswegen bin ich nicht dafür, dass man diese Versammlung mehr generell absagt. Und ich finde, man sollte diese Versammlung dann den Leuten da machen lassen und dann halt die Sachen, die sie dann da von sich geben, die dann da halt nicht gehen, vor allen Dingen Drohungen bei Beleidigungen und so, das ist nochmal wieder ein ganz anderes Thema, aber da brauchen wir uns auf jeden Fall nicht drüber zu unterhalten, dass irgendwelche Leute da den Gewalt anzudrohen, hier wie das mit dem Volker Beck gewesen ist, dass das absolut indiskutabel ist und dass er dafür auf jeden Fall auch Strafe verdient. Das geht halt nicht, man kann man nicht machen. Und dann sollen sie das einfach so handhaben und fertig dann. Und wenn sich der gute Mann dann zusammenreißt, da dann reißt er sich halt zusammen und wenn nicht, dann muss er halt dann mit den Konsequenzen da irgendwie leben. Aber mit dieser Nichtzulassung von der ganzen Sache sehe ich halt wirklich das Problem, dass sich diese Leute dann einfach nur noch mehr radikalisieren, dass sie dann da einfach nur sagen, so ja, hier, wir haben es ja euch schon immer gesagt und jetzt wollen sie irgendwie nicht, dass ihr das erfahrt und so weiter, so ein Krempel halt eben. Und ihr wisst ganz genau, dass es passiert so. Ne? Also das nützt wirklich niemandem, das komplett da abzusagen. Und auch wenn ich das verstehen kann, ne, dass man dass da ja in der Vergangenheit da halt solche Dinge schon passiert sind, vor allen Dingen irgendwelche Drohungen, und dass man dann irgendwie sagt, so ja, jetzt, das ist ja schlimm und das wollen wir ja nicht haben. Und deswegen sollen die das da jetzt nicht mehr machen. Und diese Videos, die man da auch gesehen hat, wo da Leute bedrängt worden sind, jetzt auch von Journalisten und so, wo ich halt auch wieder sage, ich habe so einiges dran auszusetzen an diesem Journalismus, der hier in Deutschland passiert, aber das kann mir keiner erzählen, dass es in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt ist, Leute im realen Leben da irgendwie in Ecke zu drängen oder das irgendwie so hindrehen zu lassen, dass sie da jetzt irgendwie dann Angst bekommen sollen oder so um Leib und Leben oder irgendwie so. Das geht halt nicht und das muss man dann entsprechend, wenn das dann passiert bei diesen Sachen, dann für sich genommen, dann halt verfolgen, was man ja auch tut und diese Aufnahmen und so gibt es ja davon auch und es ist auch gut, dass die dann da gemacht werden und so und da braucht man dann sich auch nicht zurückhalten, aber die Sache insgesamt dann halt dann nicht mehr zuzulassen, die Versammlung überhaupt, finde ich halt potenziell gefährlich aus dem genannten Gesichtspunkt. Ja, kann auch eventuell ganz schnell von irgendwelchen Gerichten gekippt werden oder so. Globale Studie über Globuli, nein Quatsch, über Desinformation, durchdringen die Gesellschaften weltweit. Desinformationen sind überall. Das klingt für mich immer so ein bisschen nach diesem Ding von wegen so, ja, alles was er sagt ist eine Lüge. Irgendwie so. Ja, wir hatten das doch auch von ein paar Streams mal, dass es so einen Schleim gab, also dass unter Bakterien das so war, dass wenn die angefangen haben zu hungern, dass die Bakterien einen Haufen gebildet haben und sozusagen ein paar gegen den Stromschwimmer nicht zum Haufen ins Kollektiv gegangen sind, sondern weggeschwommen sind. Dass das sozusagen eine uralte evolutionäre Strategie ist, sozusagen manchmal genau das Gegenteil von dem zu machen, was die Herde macht. Und deswegen frage ich mich bei Desinformationen immer so, hat man jetzt einen Beweis dafür, dass ein ausländischer Geheimdienst oder eine gut organisierte Trollgruppe aktive Desinformation gestreut hat? Oder ist es halt einfach nur so, ja, das ist halt ein Querdenker, der denkt jetzt halt, die Sachen sind anders und ist es jetzt wirklich Desinformation oder nicht? Und da finde ich immer so ein bisschen die Studienqualität, weiß ich nicht, globale Studie von 7000 Menschen, weiß ich nicht. So, ich mag die Naumann-Stiftung, aber irgendwie, ich habe da kurz drüber geschaut und dachte mir so, Leute, macht doch einfach bessere Qualität, dann kann man den Talking Point besser auseinandernehmen, so besser ernst nehmen. Und hier hatten wir auch von Rand, hatten wir auch Identifying and Addressing Social Media Manipulation and Disinformation. Da muss ich halt auch wieder sagen, wenn ihr Desinformation richtig erkennen wollt als Bevölkerung, dann funktioniert ein Teil der Machtstruktur eures eigenen Landes auch nicht mehr richtig. Und dann wird das eine ganz wilde Zeit. Deswegen wird das Thema immer bei uns bleiben, weil niemand das Interesse hat, die Leute richtig aufzuklären. Und deswegen zweimal Information Warfare, aber es wird ein ewiges Thema bleiben, was nie richtig gelöst wird. Ja, vor allem, was ist eine Desinformation? Was ist einfach nur ein Irrtum? Ja, genau. So, was ist, wenn einer viel Pech beim Nachdenken hat und Charisma hat? So, was ist damit? So, ist das jetzt Desinformationskampagne oder was? Und da vermischen die halt immer wieder alles. Und dazu habe ich euch hier noch ein wunderbares Video, wenn wir Ton haben. Das wäre sehr schön. Ich mag den Thomas Ried. Der hat ein Buch geschrieben. Our perception of Russian interference is creating more of a problem than the Russian interference itself. Why? Because if a democracy starts blaming domestic problems on foreign interference, then it is beginning to do what weakening what countries like Russia and Turkey are doing. Blaming domestic ills on foreign interference is something that weakening democracies do. So we should resist that temptation. Our perception. Das ist halt auch wieder das Ding. Wenn du einen Staat hast, der nicht in der Lage ist, die Probleme des Landes zu lösen selber, dann fängt er an, die Schuld auf irgendjemanden zu schieben. So. Und wie der Professor Thomas Ried hier gesagt hat, die Wahrnehmung von einer Manipulation wird ein größeres Problem sein, wie die Manipulation selber. Ich habe neulich auch wieder eine Studie gelesen zur Russland-Kampagne von 2016 bis 2018, wo man, was weiß ich was, 40.000 Datenpunkte umfasst hat, die sich die Sachen angeguckt hat und festgestellt hat, es ist schwer, mit Sachen viral zu gehen. So, das war die Feststellung. So, ja, da ist Aktivität, aber es ist schwer, viral zu gehen. Also auf der einen Seite hast du keine professionellen Manipulatoren, weil Russland gar nicht so viel Geld reinsteckt. Steht auch in seinem Active Measures, The Secret History of Disinformation Political Warfare. Das sind eher Amateure, die das machen. Also eher Lieferjungen wie hochintelligente machiavellische Manipulatoren. Und dann ist auf dem nächsten Punkt der Empfänger der Manipulation, das Land, auch nur dann ausnutzbar, wenn das Land halt die politische Führung inkompetent ist und bestimmte Dinge nicht erledigt bekommt. Und dann ist immer diese ganze Frage so, ja, Fake News und wir werden manipuliert und tralala. Und zum Beispiel in den USA, da ist der Glaube an den Klimawandel wesentlich weniger verbreitet wie hier. Man kann die Modelle kritisieren und trotzdem kann dran glauben. Man kann die Modelle komplett aus dem Fenster werfen und sagen, stimmt überhaupt nicht. Aber der Fakt, dass die US-Regierung trotzdem was in Sachen Klimawandel macht und mehr CO2 einspart oder etwa gleichgehend wie Deutschland, darüber wird nie gesprochen. So, die ganze Bevölkerung steht hinter dir. Politik macht trotzdem nichts. Und da ist auch wieder so ein Punkt in Sachen Klimawandel, wird nie über Desinformationskampagnen richtig geredet, die von einem anderen Staat gesteuert werden könnten. Das wird dort nie erzählt. Aber in manchen Nischenthemen, die oftmals sozusagen eher der konservativen oder liberalen Sicht dienen, da passiert ein Haufen Desinformation, aber alles, was irgendwie aus dem progressiven Feld kommt, das ist frei von Desinformation. MeToo hat auch keine Desinformation. Und das ganze Blame-Spiel finde ich nicht gut, aber man sieht da halt auch schon wieder den Bias in den Narrativen, der in unseren Medieninstitutionen halt uns vorgekaut wird. Und ja, kauft Active Measures, Secret History of Disinformation. Guter Mann, Thomas Reed. Auch wenn er Postmodernismus nicht hasst, was ich nicht mag. Pomogramm ist böse. Nobody's perfect. Außer die EU. Die EU ist natürlich perfekt. Was denn sonst auch? Ja, wir hatten ja jetzt einen kleinen Sondergipfel von der Europäischen Union und es ging um so Nebensächlichkeiten wie den Haushalt für die nächsten 6 Jahre und weitere Corona-Maßnahmen. Gut, die Haushaltsdebatte oder das sogenannte Multi-Annual Financial Framework, was sich natürlich besser anhört als ein 6-Jahres-Plan, der wird noch weiter ausverhandelt, aber die Eckpfeiler sind quasi eingestoßen worden. Und dazu wurde halt das Programm Next Generation EU aufgelegt. Unter dem Corona-Folgenbekämpfungs-Paradigma an sich. Allerdings sind sehr viele Sachen, die was das betrifft, geplant waren, wie bessere Ausstattung von medizinischen Einrichtungen und Sonderfonds für medizinische Notfälle und sowas, die sind dann im Endeffekt gar nicht drin gelandet. So, aber was ist drin gelandet? Im Endeffekt haben wir jetzt eine abgespeckte Version von Eurobonds bekommen. Und zwar im Rahmen von 672 Milliarden Euro, der sogenannte Recovery and Resilience Facility Fund. Das ist im Endeffekt ein riesiger Pool an Schulden, der jetzt in den nächsten Jahren ausgeschüttet wird und aufgenommen wird an den Kapitalmärkten, also bei privaten Anlegern. Nicht gut, inwiefern die Zentralbank sich dann bei den Käufen auf dem Sekundärmarkt wieder beteiligen wird, das ist natürlich auch wieder Zukunftsmusik. Aber im Endeffekt haben wir jetzt eine zeitlich befristete Eurobond-Angelegenheit im Rahmen von 672 Milliarden Euro und das läuft bis zum Jahr 2052. So. Also wir haben quasi den Rechtsmaßstab jetzt gesetzt, dass so etwas grundsätzlich möglich ist und damit ist leider ein Argument gegen Eurobonds in der europäischen Diskussion vom Tisch. Mal eine kleine persönliche Anmerkung. Und das Besondere an diesem Sondergipfel war, dass normalerweise diese Verhandlungen sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Nicht 2 Monate, wie das jetzt der Fall war, beziehungsweise die 4 Tage der Sondergipfel, wo ein gemeinsames Statement quasi abgegeben wurde, was ja dieses Dokument hier ist. Normalerweise dauert das 6 bis 8 Monate. So, also es ist deswegen sind die meisten Sachen auch relativ eckpfeilermäßig noch und es werden wieder irgendwelche Kommissionen gebildet, die in den nächsten Monaten darüber beraten, wie die genauen Rahmenbedingungen aussehen werden. Beispielsweise bei diesem Mini-Euro-Bomb-Modell, das funktioniert folgendermaßen, die Hälfte davon, nehmen wir mal die genauen Zahlen, 360 Milliarden werden quasi an Staaten vergeben von der Europäischen Union nach einem gewissen Schlüssel, der noch zu bestätigen ist. Und diese Kredite müssen zurückgezahlt werden an die Europäische Union. So, was der Europäischen Union natürlich ermöglicht, diese Kredite auch zurückzuzahlen an den privaten Kapitalmarkt. Dann haben wir 312 Milliarden, die als Direkttransfers aus diesem Fonds fließen werden. Das heißt, die Europäische Union nimmt Schulden auf und die Mitgliedstaaten kriegen dieses Geld als Direkttransfer. So, und die Europäische Union, die finanziert sich ja aus den Mitgliedsbeiträgen, aus Zöllen, aus der Mehrwertsteuerbeteiligung und quasi that's it. Und da man jetzt für diesen Mini-Euro-Bond-Versuch eine Refinanzierungspool braucht, werden neue werden Mittel geschaffen, wie sich die EU finanzieren kann. Und da geht es beispielsweise um eine Plastiksteuer. Ihr merkt schon, ist ein bisschen seltsam. Ja. Klimaschutzbezogene Abgaben, ja, und weitere Grenzabgaben, also weitere Zölle. Und eine Digitalsteuer. So, und eventuell eine Finanzmarkttransaktionssteuer, eine Tobin-Steuer, allerdings glaubt da niemand überhaupt daran. Und das ist alles Zukunftsmusik. Für die Plastiksteuer und die klimaschutzbezogenen Grenzabgaben, da gibt es schon Frameworks, die implementiert werden können. Allerdings die Digitalsteuer, was im Endeffekt eine Besteuerung für Nicht-EU-Konzerne ist, die in der Europäischen Union Geschäftstätigkeit durchführen. Das ist eine Sache, die viele Leute jetzt schon in diesem Papier drin haben wollten, die aber nicht umgesetzt wurde. Was ist sonst nicht in diesem Papier gelandet? Vorhin die Corona-bezogenen Maßnahmen habe ich ja schon erwähnt. Einige Corona-bezogene Maßnahmen sind drin gelandet. Also jetzt nicht einfach nur finanzielle Transfers, sondern halt auch medizinische Aufstockung und so weiter wurde nicht gemacht. Allerdings wurden halt manche, also Zuschüsse für Pharmaunternehmen und sowas, das gibt's doch. Ja, ne? Hätte man sich ja denken können. Was ist sonst nicht drin gelandet? Diese ganzen Zuwendungen, sowohl die Kredite als auch die direkten Zuschüsse sollten eigentlich an gewisse Auflagen gebunden sein. Ja, an sogenannte Solvenzinstrumente und an sogenannte Rechtsstaatlichkeitskriterien. Insbesondere Polen und Ungarn waren da halt im Fokus, weil ja da bestimmte Sachen halt so interpretiert werden, dass die bestimmten Rechtsstaatlichkeitskriterien nicht entsprechen würden und deswegen quasi Gesetzgebung ändern müssten, um von diesen Zahlungen zu profitieren. Das ist jetzt nicht der Fall. Das wurde einfach komplett gestrichen und de facto ist es tatsächlich so, dass insbesondere Polen ein überproportional sehr gutes Verhandlungsergebnis erzielt hat am Tisch. Also ja, natürlich werden diese, wie diese ganzen Töpfe verteilt werden, ist halt alles noch nicht komplett in trockenen Tüchern. Das Europäische Parlament hat auch schon angekündigt, ja, Moment mal, wir müssen dem Ganzen ja auch noch zustimmen. Vielleicht tun wir das ja nicht, weil so Sachen wie die Digitalsteuer nicht drin sind und weil ja Polen und Ungarn nicht auf die Finger geklopft wird. Und das wollten wir ja eigentlich. Ja, so. Ein Punkt, der sehr gut ist, der mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass diese ganzen Mittelvergabekriterien nicht an die Rechtsstaatlichkeitskriterien gebunden sind und auch die Solvenzinstrumente gestrichen worden sind, weil das sind einfach politische Mittel, die einfach nur ausgenutzt werden können. Und dass die Entscheidung über diese Kriterien nicht auf der EU-Kommissionsebene entschieden wird, sondern auf der Regierungsebene der Länder, der Mitgliedstaaten. Was ich gut finde, weil die EU-Kommission ist einfach, ja, die haben keine demokratische Legitimation, meiner Meinung nach. Deswegen ist es gut, wenn die so wenig wie möglich entscheiden. Ja, so viel zu der Sache. Es wird da in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch einige kleine Änderungen geben daran, sollte das Ganze nicht doch noch gekippt werden. Allerdings das Problem, wenn das Ganze gekippt werden sollte, dann müssen sie bis Ende des Jahres quasi das Ganze nochmal neu machen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, normalerweise dauert das 6 bis 8 Monate so ein Prozess und die haben das jetzt in 2 Monaten zusammengeschustert und ob die sowas bis Ende des Jahres nochmal hinbekommen, ist fraglich. Und ja, wie das EU-Budget konkret strukturiert ist, ist auch noch nicht so ganz klar. Ein Punkt, der sehr wichtig ist, ist natürlich, dass Großbritannien komplett wegfällt. So. Allerdings, dass es immer weiterhin noch Einnahmen aus Großbritannien geben wird. So. Und da wird es einfach wirklich sehr interessant sein, was die Europäische Union sich noch einfallen lassen wird an zusätzlichen Einkommensquellen. Weil ich habe es ja erwähnt, wir haben einerseits diese klimaschutzbezogenen Grenzabgaben und die Plastiksteuer. Und das kann es ja wirklich nicht sein. Das kann es ja wirklich nicht sein. Ne? Damit werden die ja, nicht 300 Milliarden refinanzieren können. Innerhalb, also auch nicht innerhalb von 50 Jahren. Schön die nächste Generation verspielt, muss ich sagen. Erklär doch bitte noch mal kurz den Begriff Eurobonds. Ja, Eurobond heißt im Endeffekt, dass man einen Geldtopf hat, dass die Europäische Union sich direkt verschuldet und nicht mehr die einzelnen Staaten. Ja? Wenn Deutschland sich verschuldet, dann zahlen die ja weniger Zinsen, als wenn Italien sich verschuldet. Und die Theorie ist, wenn man Eurobonds hat, dann gibt es einen Mischmaschzins und Deutschland muss zwar ein bisschen mehr zahlen, aber Italien muss ein bisschen weniger zahlen. Und warum auch immer ist das dann besser für alle. Und warum das besser für alle ist, das möchte ich wirklich mal erklärt haben. Ja, ich fände es besser, wenn die einzelnen Mitgliedstaaten ihre eigene Finanzhoheit haben und Italien beispielsweise abwerten kann, wie sie gerade lustig sind und wie sie es wollen. Und niemand sie daran hindert. Aber gut, innerhalb des Euros geht das natürlich nicht. Deswegen haben wir ja das Problem. Der Name und die Überschrift, ich bin hart getriggert. Ah, ja, okay, ich habe den falschen Artikel eingereicht. Sieht man direkt am Datum, 2018, aber... Ist trotzdem okay. Im 2018 hat Heiko Maas ja diesen Artikel im Handelsblatt veröffentlicht, hat auch große Runden gezogen und im Endeffekt, natürlich geht es um Trump und das Übliche, aber es geht im Endeffekt darum, dass die Amerikaner sich von ihrer Vorherrschaftsstellung als Weltpolizei und als Garant der Welthandelswege auf dem Meer zurückziehen und dass das an sich überhaupt gar nichts mit Trump zu tun hat. So, an sich wollte ich einen anderen Artikel einreichen. Das ist ein etwas aktuellerer Artikel, wo der Heiko Maas quasi mehr oder weniger genau das Gleiche sagt. In diesem Artikel, also hier geht es um den Iran. Das war zu dem Zeitpunkt, wo die Sanktionen gegen Iran nochmal weiter hochgefahren wurden. Und jetzt haben wir halt im Kontext mit China quasi genau das Gleiche. Also Heiko Maas sagt quasi, die Amerikaner ziehen sich immer weiter zurück. Und gleichzeitig haben wir die Chinesen, die immer mehr Macht an sich reißen wollen. Und wir dürfen nicht zulassen, dass die kulturell dominant sind. So, und das fand ich einfach nur bemerkenswert, weil das ja an sich ein Ton ist, den man in Deutschland gegenüber China nicht so hört. Ja, man hört zwar immer so ein bisschen Kritik an Menschenrechten, aber nicht so ganz Konkretes. Und ja, das tut mir fast leid, dass ich den falschen Artikel eingereicht habe, weil hier wollte ich den Heiko Maas tatsächlich mal loben, dass der geopolitisch quasi gecheckt hat, was da gerade passiert. Und ja. Wird ja da eher. Also die Amerikaner ziehen sich zurück und die Europäer müssen immer mehr selber ihre eigenen Handelswege quasi absichern, auch militärisch. Ja, dafür ist ein Bundespräsident, musste dafür mal seinen Hut nehmen, weil er was Ähnliches dafür gesagt hat. Das ist aber die harte Realität. Und das sagt Heiko Maas jetzt quasi auch ähnlich. Also A, hat der Bundespräsident nicht seinen Hut genommen, weil er das gesagt hat, sondern weil er mit dem Backlash nicht leben konnte. Und B, ja, okay. Könnte ich mir auch vorstellen, dass der Heiko einfach irgendwie aus Amerika... eine Anweisung erhalten hat. Also das klingt schon sehr nach der amerikanischen. Ja. Nur weil da neue Weltordnung drüber steht. Das ist ja, gut, also, wie gesagt, das war jetzt der alte Artikel. Die andere Sache ist halt, dass er sagt, die Amerikaner ziehen sich eher zurück und wir müssen halt mehr machen. Was meiner Meinung nach absolut der Fall ist. Was muss man nicht gut finden, aber da muss man sich halt mit dem Gedanken halt mal anfreunden, wenn wir halt unsere Handelswege mit eigenen Mitteln absichern müssen und uns nicht auf andere Staaten dabei verlassen können in der Zukunft. Und wenn wir halt eine Exportnation sein wollen und halt unsere Waren in die ganze Welt auf dem Seeweg verfrachten wollen, müssen wir militarisieren. Das finde ich nicht schön, aber das ist einfach... Ich meine, wer soll es machen, wenn es die Amerikaner nicht machen? Können wir nicht einfach auf jeden Lastkahn vorne so eine Kanone draufschrauben? Ich finde es gut. Nee, ich finde es keine schöne Situation. Vor allem wird es eine total chaotische Situation sein. Hoffentlich bekommen wir endlich... Die Piraten in Somalia hatten. Ja, aber komm, hoffentlich bekommen wir endlich einen Flugzeugträger. Das wird alle mal Zeit. Den nennen wir dann die Bismarck. Was ist denn der Flugzeug? Kaiser Friedrich. Ja. Welche Flugzeuge lassen wir denn da abheben? Wir haben doch keine Tornados. Ja, die heißt garantiert nicht die Bismarck. Nein, werden da irgendwas, irgendwelche Grünen werden, das wird nachher die Gunda Werner oder so. Nein, ich hab Flugzeugträger gesagt, aber was mir vorschwebt, ist eigentlich halt autonome Flugobjekte, also Drohnen. Aber Drohnenträger hört sich nicht so krass an wie Flugzeugträger. Ich finde Helikopterträger sehr sympathisch. Helikopter sind sehr einsatzfähig für sehr viele Zwecke. Ja, viel zu langsam. Die holt man doch mit irgendwie eine Steinschleuder vom Himmel. Die haben ja jetzt auch eine interessante Kanone gebaut, wo du bis zu 100.000 Drohnen mit einem Schuss abschießen kannst über ein Zielgebiet. Ja, wir müssen erstmal den Weltraum erobern. Ja. Nee, aber die Kanone, die ist echt geil, Alter. Hab ich Video gesehen, war richtig gut. Kommen wir nun zu Paul C. Strobel, das ist auch wieder nur ein Platzhalter, der labert hier sich irgendeinen rein darüber, dass das nicht gut ist, wie sich die Polizei, die Armee Instagram verhalten tut und dass man sogar Instagram-Models liked. Und ich fand einfach nur die ganze ich weiß nicht, Chimäre ja, interessant. Das Ding also, ist auf jeden Fall, das war mal wieder so ein Paradebeispiel halt für das, was eigentlich falsch läuft im speziellen Journalismus von Öffentlich-Rechtlichen. Ja, genau. Also du hast irgendwie eine Möglichkeit, gegen die Bundeswehr zu schießen, super, so, ne? Du kannst irgendwie den Leuten wieder mal einreden, dass wir hier in einer furchtbar rassistischen Gesellschaft und dass diese unglaublichen Rechtsextremisten an jeder Ecke lauern und man immer wachsam bleiben muss und so, ne, indem man dann irgendwie sagt, so, ja, hier, guck mal, was der geliked hat. Und dann holst du noch diese Strobel da rein, so als Beweis, ne, kommt dann die Rechtsextremismus-Expertin, die selber eine komplette Linksextremistin ist. Ja. Und darf dann sagen, so, ja, es stimmt. Und das ist dann der Journalismus. Das ist der Journalismus. Guck mal, was der geneigt hat und die Extremismus-Expertin sagt, ja, das ist Extremismus. Und unglaublich, sowas schon wieder. Und es war auch selber so, ich habe es erst nicht wahrhaben wollen. Ich habe gedacht, so, ich muss mir das jetzt durchlesen, da steckt doch bestimmt mehr dahinter, weil das waren auch wieder so die ersten, die ich so gesehen hatte, die sich drüber aufgeregt hatten. Die waren auch eher halt eben aus so ein bisschen rechteren Bereich oder so. Und dann dachte ich schon so, wer weiß, ob da nicht doch vielleicht irgendwie, aber nee, es wird natürlich geliefert. Unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ne? Also wo du dich auch mit der Antifa sympathisieren kannst, bis zum geht nicht mehr und so, das ist alles prima, aber wehe, da sieht einer nicht, dass unter dem Wasserfall Defend Europe irgendwie steht, als einer von 15 Hashtags. Das ist der Beweis für Rechtsextreme in der Bundeswehr, wobei halt eben hier speziell von diesem Herrn Bonert auch sofort irgendwelche Bilder aufgetaucht sind, wo der da bei irgendwelchen Diversity-Maßnahmen da irgendwie vor ausgesuchten bunten Bundeswehrsoldaten da irgendwie stand und mit denen da posiert hat und so, ne, mit irgendwie Flecktarn, kennt keine Hautfarbe, irgendwie so war dieser Spruch, irgendwie so Kampagnen, die Bundeswehr halt fährt. Aber das reicht ja alles nicht, weil ne, die wissen das natürlich besser, dass das alles ja, durchsetzt ist von Extremen. Und ich meine, die kann es ja auch geben da, aber tut mir furchtbar leid. Das ist wieder mal so ein Fall von, eigentlich macht ihr diese Sachen, die ihr so wichtig findet und wo ihr halt aufpassen, zieht ihr komplett ins Lächerliche damit, mit solchen Sachen. Weil, also, das ist genauso wie mit diesem AfD-Ding da damals, ne? Wenn du da irgendwie 50.000 Mal irgendwie gehört hast, oh Gott, was der schon mehr gesagt hat, und du guckst das an, das ist alles irgendwelcher Mumpitz, dann erwartest du das schon und bist dann komplett überrascht, wenn wirklich mal einer irgendwelche Scheiße gesagt hat, was die Leute ja auch teilweise tun, weil du einfach schon so abgestumpft bist von dieser ewigen Verleumdung, die da abläuft in diesen Kampagnen irgendwie, um Leute unmöglich zu machen und irgendwie die Institutionen unmöglich zu machen. Ja, also nicht mit Ruhm bekleckert. Und das Tollste bei der ganzen Sache war ja noch, dass sie dann natürlich losgegangen sind und geguckt haben, was irgendwie die Reschke hier vom Panorama, die Moderatorin, so alles liked und dann da ein NPD-Post gefunden haben, den sie halt so ironisch irgendwie da geliked hat und der lautete irgendwie auf, wenn die Öffentlich-Rechtlichen keine Rechten haben, dann machen sie sich welche und das hat die Reschke dann irgendwie geliked und was ich auch... sagt die AA-Stiftung, dass Ironie auch eine Form von totalitärer Machtergreifung durch die Rechte ist. Also. Ja, stimmt ja auch, ja. Ja, genau, aber das ist ja gerade das Ding. Genau diese Sachen könnte man halt darauf, wenn man jetzt genau diesen ohne jeden Kontext einfach nur, das wurde geliked und das hat diese Strobel ja gesagt, die Rechtsextremismus-Expertin, dass das auf jeden Fall politisch ist und dass sowas ja nie im Leben unpolitisch sein könnte. Ja, das könnte man dann da bei dem NPD-Post halt eben auch sagen, wenn man sich da dann so dumm stellen will und diese Expertise in Anführungsstrichen da dann annehmen will, dann ist es wirklich so, ja. Dann NPD confirmed, aber. Ja, gut, das stimmt, ne? Aber es ist halt, ja, Kulturkampf halt, ne? Ja. 0815 Kulturkampf und das ist halt das, was öffentlich-rechtlich machen. Das ist deren Aufgabe, Hauptaufgabe. Und der Kulturkampf ist nur ein roter Hering, damit man die Klassenfrage nicht stellt. Hehehe. Ja, in Bayern haben sie die Forschungsstelle, zeitgeschichtliche Forschungsstelle Ingolstadt, auf dem Index gehabt im Verfassungsschutzbericht. Und die haben jetzt ja dagegen geklagt, beziehungsweise ein, zwei die Verfügung erwirkt. Und deswegen darf der Bericht jetzt nicht weiter so verbreitet werden. Im Internet ist das natürlich schnell geändert, aber die ganzen Berichte sozusagen jetzt zu schwärzen an der entsprechenden Stelle, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Mal gucken, ob sich das noch ändert. Die wollen da irgendwie auch gerichtlich gegen vorgehen. Also dann eben erst das vor dem Gericht auskämpfen sozusagen. Aber eigentlich sind die da, dürfen dann auch beobachtet werden, aber eigentlich sind die da nicht vorgesehen, in dem Bericht zu stehen. Deswegen wird der jetzt wahrscheinlich neu geschrieben werden müssen. Ja, das ist eine sehr merkwürdige Sache und das wird hier auch wieder nicht richtig erklärt, irgendwie, was das Problem ist. Das geht dann nur irgendwie so nach dem Motto, ja, hier und da gibt es irgendwie Bedenken und hier gibt es irgendwie Bedenken, aber es wird jetzt nicht irgendwie gesagt. Also man hat halt keine Smoking Gun, ne? Man kann nicht sagen so, ja, und dann haben die dies und jenes irgendwie publiziert oder so und deswegen haben wir die das draufgesetzt. Also zumindest steht hier in diesem, ich kenne auch nur dieses, was jetzt hier die Süddeutsche geschrieben hat. Mhm. Und was sie hier auf jeden Fall schreiben, ist irgendwie der Chef von dieser ganzen Sache oder der Gründer davon, der wäre irgendwie umstritten. Aber der hätte auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Geschichtslehrer, ne? Ja, irgendwie so ein ehemaliger Geschichtslehrer, ja. Ja, ich mir auch schon so denke, ja, merkwürdig auf jeden Fall. Also, ich meine, kann ja alles sein, aber auf der anderen Seite, ich weiß halt auch nicht, warum man, oder haben die Grünen das gesagt, dass sie in den Verfassungsschutzbericht gehören? Sind die irgendwie für oder so, aber ja, Zeitgeschichte, das klingt ja schon wieder so nach ein bisschen, ach ja, ich glaube, es ging irgendwie um Verharmlosung vom Nazi-Regime oder so. Zivismus, ja, vielleicht ist es so ganz allgemein nicht gerne gesehen, wenn Privatleute irgendwie was mit historischen Vereinen machen oder so. Ich weiß es nicht. Die Meinung kriegt man ja fast, dass sie lieber staatlich regieren möchten oder so. Ja, keine Ahnung, aber das wäre auf jeden Fall jetzt... Smoking Gun und deswegen ist es irgendwie Quatsch und dann müssen sie da auch nicht drin stehen. Und dann haben wir erstmal recht gekriegt, ne? Ob das sich das noch ändert, wie gesagt, kann ja auch sein. Wollen wir sehen. Aber ja, erstmal ja, hätte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein müssen anstelle des Verfassungsschutzes in Bayern. A simple theory of Moore's Law in social media. Moore's Law ist, dass die Chips immer besser werden. Also was war es, alle 2 Jahre verdoppelt sich's oder alle 4? Von Chio die oder von Aldi? Ja, von Chio. Und auf jeden Fall gibt es hier eine simple Theorie, wie sich das auf den Menschen auswirkt. Moore's Law plus the Internet makes smart people smarter and stupid people less smart. Manipulable people can be reached with a greater flood of information, so over time, as data on them accumulates to become more manipulable. It is often easier to manipulate smart people than stupid people, because the latter may be oblivious to a greater set of cues and clues. Die Regel, also dass intelligente Menschen einfacher zu manipulieren sind, die ist so unglaublich wahr, der Satz, der hat mich so getriggert, als ich den gelesen habe, weil das einfach ein Lieblingsfeld von mir ist, sozusagen nachzuweisen, wo kluge Menschen dumm sind. Wenn du viel liest, da fällt dir das hart auf, wie oft die Leute dumm sind, selbst wenn sie Experten mit einem Bestseller zu dem Thema sind. Also ist genial. Social media brings smart people together with less smart people, more than used to be in the case. Twitter more so than Facebook. Members of each group are appalled by what they experience. The smarter people see the lesser smarts of many others. The less smart people, who often are not entirely so stupid after all, can see how manipulated the smarter people are. They also see that the smarter people look down on them and attack their motives and intellects. Both groups go away thinking less of each other. Also die Dummen und die Klugen, die denken am Ende weniger voneinander, weil die Klugen, die schauen auf die Dummen herab, aber die Dummen, die sind am Ende gar nicht so dumm, wie man sich das eigentlich eingestehen möchte. Und die Dummen sehen, wie manipuliert die intelligenten Menschen sind. Und beide Gruppen halten einfach weniger voneinander danach. 4b, the smarter people in reacting this way, in fact, are being manipulated by the stupider powers that be. Also sozusagen, die Dummen haben mehr Macht. Kannst du noch ein bisschen runterscrollen? Chris? Das sind die dicksten Kartoffeln oder wie was? Noch ein bisschen weiter hoch, sorry. Zu 4b, genau. There is performative dimension that renders both sides more rigid and dishonest from a correspondent. Es gibt sozusagen auch Grifter, die so tun, als ob sie halt auf der einen Seite sind und das macht alles ein bisschen mehr unehrlich. Also, consider the second distinction, namely between people who are too sensitive to social information and people who are relatively insensitive to social information. A quick test of this one is to ask how often a person tweets and his thoughts refer to the motivations, intentions, and or status hierarchies held by others. Get the picture? Here's an example. Das geht dabei darum, dass sozusagen soziale Informationen dargestellt wird, also Motive, Intentionen, Statushierarchien, und dass das das Spiel ein bisschen interessanter macht. People who are overly sensitive to social information will be driven to distraction by Twitter. They will find the world to be intolerably bad. The status distinctions they value will be violated so many times in a manner which becomes common knowledge, and they will perceive that are at times the questionable motives held by others. Twitter is like a negative catnip for them. In fact, they will find it more and more necessary to focus on negative social information, thereby exacerbating their own tendencies toward oversensitivity. Dass du am Ende nur noch Negativität im Internet findest, liegt daran, wenn du halt sensitiver zu sozialen Informationen bist. Generell würde ich mich in dem Camp ein Stück weit manchmal auch vermuten, weil ich eher die Ideologien an sich für gar nicht so falsch halte, sondern nur die Menschen halt oft falsch sind. Also das ist aber auch ein Blickwinkel, den ich manchmal ganz gern verwehre. Wenn es um Faktenprüfung geht, ist es nicht auch wichtig, dass man intelligent ist. Ist es auch nicht. Okay. People who are more sensitive to social information will pursue social media with greater equanimity, and they may find those media productivity enhancing. Nevertheless, those will become rather visibly introduced to a relatively new category of people for them. Scrollst du noch ein bisschen? Nevertheless, they will become rather visibly introduced to relatively new categories of people for them. Those who are overly sensitive to social information. This group will become so transparent, so in their face, and also somewhat annoying. Even those extremely insensitive to social information will not be able to help perceive this alternate approach and also at sometimes bad motivations that lie behind it. The overly sensitive ones, in turn, will notice that another group is undersensitive to social considerations they value. These two groups will think less and less of each other. The insensitives will have been made sensitive. It's like playing overrated versus underrated, almost 24/7 on issues you really care about and which affect your own personal status. Ja, wir werden mehr sensitiv durchs Internet für soziale, also für sozusagen die Intentionen, also und nicht so arg die vordergründigen Informationen. Und dann ist gleich fertig. Wir haben es gleich. Wenn du noch ein bisschen weiter scrollst, Chris. The philosophy of Stoicism will return to Silicon Valley. It will gain adherence, but fail because the rest of the system is stacked against it. Also die sozusagen die Informationsumgebung vom Internet macht uns sensibler. Und Stoizismus wird zurückkommen, weil wir uns so sensibel zu sein nicht unbedingt leisten können. Und das System ist dagegen, aber mal gucken, wie sich Stoizismus verbreiten wird. The socially sensitive, very smart people will become the most despairing, the most manipulated, and the most angry. The socially insensitive will either jump ship into the camp of the socially sensitive, or they will cultivate new methods of detachment, with or without Stoicism. Straussianism will compete with Stoicism. Ja, also die manipulierten, intelligenten Menschen, die werden mehr und mehr durchdrehen mit dem Internet. Das sieht man auch relativ häufig. Also parts of the social media will peel off into smaller and more private groups, Balkanisierung. At the end of the day, many will wonder which economies of scale and scope have been lost and gained. Others will be manipulated to wonder such things. The finance guy in me thinks, how can I use all of this intellectual arbitrage? Which camp does step put me in? What bounds this process? Und mein Punkt, den ich hiermit anführen möchte, also das sind sozusagen Meta-Regeln von sozialen Verhaltensmuster, unabhängig von mimetischen Stamm, also von Ideologie oder ob du jetzt AfD oder Grüne bist. Und die Frage ist, ob sozusagen die Tech-Industrie immer besser werden wird mit der Moderierung von unseren negativen Energien oder ob sozusagen wir uns ein perfektes System geschaffen haben, um die am stärksten manipulierten sozial sensitiven Menschen nach oben zu katapultieren. Und ja, in meinen Augen sieht man das schon länger, was in dem Post geschrieben ist. Also mich hat der hart getriggert. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, ich habe euch gelangweilt. Aber ja. Ja, so einfach die Zusammenhänge. Ja, jetzt kommen wir mal wieder zu. Oh mein Gott, irgendwer hat irgendwas gesagt, regt euch drüber auf, Twitter-Beef. In diesem Fall hier die Nicole Dickmann regt sich drüber auf, dass der Ben Brechtgen von der FDP-Junge Liberale, der hat ja jetzt so einen Artikel bei Welt Plus schreiben dürfen unter der Überschrift irgendwas mit liberale Provokationen, hat er hat gesagt, dass man mehr wieder mit Atomkraft, dass das ja so gut ist wegen CO2-Ausstoß und dass halt diese ganzen linken Geschichten halt nicht die Umwelt richtig retten, nicht die Armut richtig bekämpfen und das eigentlich alles irgendwie Humbug ist. Und das gefällt natürlich vielen Leuten hier nicht aus dem Journalismus und so. Und ja, die Frau Dickmann meint halt eben, du fällst auf menschenverachtendes Gepöbel, postest Fakes, ohne es zu merken, lügst, wenn Twitter dann deine Tweets löscht und wirst von Papi zurückgepfiffen. Du schreibst Kolumnen, in denen du rechtes Gedankengut streifst und darüber hinaus. Willkommen bei der Welt. Ja, und es war halt ein riesen Brimborium darum, auch diverse Leute aus dem FDP-progressiven Feld haben sich dazu aufgerufen geführt, sofort zu sagen, da müssen wir was dagegen sagen, da müssen wir, brauchen wir nächste Woche auch einen Artikel in der Welt, wo wir dann nochmal das dann richtig stellen oder so, weil dass man da seine Meinung sagt, das geht ja nicht. Das muss man ja sofort wieder korrigieren, weil das schadet ja der Partei, wenn man sagt, irgendwie diese und jene Freiheitsdinge sind besser als das, was die Linken machen. Weil diese ganzen Wähler bei den Grünen, die reine Lehre bei den Grünen haben wollen und die FDP ums Verrecken nicht wählen würden oder bei den Linken, die könnten das ja eventuell dumm finden, was man da geschrieben hat. Und das muss man ja verhindern, da muss man ja unbedingt dagegen anreden. Und ich habe das nochmal verglichen hier, das ist ein älterer Artikel von dem Herrn Porschardt, dem Chefredakteur von der Welt, dem ja jetzt halt eben in diesem Zusammenhang auch vorgeworfen würde, er würde da halt irgendwie ja die ganz furchtbaren Sachen von dem Ben Brechtgen da irgendwie verbreiten und das wäre ja so schlimm und oh mein Gott, alle haben sich eingeschissen aus dem progressiven Bereich da bei der FDP. Und da habe ich hier mal zum Vergleich dieses Ding hier von 2016, das hatten wir auch damals hier bei uns in der Sendung mit der Betty Ülesoy, die damals noch bei der CDU war, wo ja der Herr Poschardt geschrieben hat, dass man die doch um Gottes Willen nicht rauswerfen soll, weil da nämlich wegen Erdogan ein Social-Media-Post von der Dame, den man so verstanden haben könnte, wie hier auch in diesem Artikel steht, dass es eine Erdogan-Befürwortung ist, wollten sie die bei der Jungen Union damals loswerden und ich glaube, das ist auch irgendwie geglückt, weil ich habe eigentlich schon ewig nichts mehr von der Dame gehört. Keine Ahnung, das letzte war glaube ich, dass sie da irgendwie bei so einem Soros Think Tank irgendwie untergekommen ist. Und ja, und hier schreibt der Porsche halt eben, dass man die doch, dass die doch prima ist und dass man doch auf die setzen sollte, ne? Das ist ein Joker für die CDU und so, ne? Wo ich mir denke, das war für euch alles okay, ne? Das ist egal. Also die Kopftuchmuslima, wenn man die irgendwie hinstellt als irgendwie Hoffnungsträger und das muss doch in der CDU, muss die doch gut ankommen. Und dann stehen hier in diesem Artikel noch so Formulierungen drin, wie dass ja diese Säkularisierung irgendwie den Leuten, dass man eher sagt, die sollen da kein Kopftuch tragen und solche Sachen, dass die Dame das ja für ganz furchtbar hält und dass das ja auch irgendwo schlimm wäre und konfrontativ und so. Das ist alles prima, ne? Da regt sich keiner von euch drüber auf, liebe Progressive, über komplett eigentlich ja viel konservativer und rückwärtsgewandter geht eigentlich gar nicht. Ich meine, die Dame wird hier gefeiert von Herrn Poschardt dafür, dass sie sich darüber aufregt, dass irgendwelche geschlechtergetrennten Gebetsräume für Frauen so schlecht sind. Irgendwie nur so Abstellkammern oder so. Sie richt sich übrigens nicht über die Geschlechtertrennung auf, sie richt sich darüber auf, dass die Räumlichkeiten so doof sind. Und das ist dann irgendwie, ja, das ist alles vollkommen okay für Progressive. Kein Problem, kann man alles schreiben, alles super, aber wehe, dann kommt einer an und sagt, wir brauchen Atomkraft, das wäre gut gegen Klimawandel oder na, hier, Kapitalismus ist gut für den Aufstieg von irgendwelchen Leuten, die sozial nicht so stark sind und so, oder Migranten oder irgendwas, ne, da müssen wir sofort, was mit hier Extremismus hier irgendwie. Also ich fand es nur mal wieder, ja, es ist, ich kriege da auch selber keinen Reim drauf, das habe ich eben schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube schon seit einer Weile nicht mehr, dieses Zeug, was in Deutschland als Skandal gilt und was einfach so läuft, da werde ich einfach nicht schlau draus, das will mir nicht einleuchten, ich verstehe es nicht, da gibt's keinen roten Faden, ist da erkennbar, kein richtiger Zusammenhang, keine Logik, das ist einfach so, Gefühl und mal so, also ja, einfach nur noch mal so zum Vergleich. Kein Kommunalpolitiker, kein Journalist, kein Klimaaktivist, kein Vertreter einer NGO, kein Andersdenkender darf in Deutschland Angst haben, wenn er mit seinem Kampf für eine bessere Welt sein Anliegen artikuliert. Ja, außer Rechte oder Antifeministen oder sowas. NSU 2.0. Ich bin sehr gespannt, was bei der Geschichte rauskommt am Ende, wenn sie die Person haben. Mit der heutigen Technik sollte das ja nicht so lange dauern. Also ja, das wundert mich sowieso, dass sie das immer noch nicht geschafft haben. Jetzt seit Monaten gibt es diese Drohmails. Seit Monaten wird auch irgendwie geguckt, dass angeblich die Daten dafür aus Polizeidatenbanken kommen. Aber es ums Verrecken finden wir keinen. Ganz komisch. Wie soll das denn mit Hasspostings werden, wenn wir da auch keinen finden? Obwohl, nee, so. Dann da nehmen wir irgendeinen. Das wird schon. Wir werfen einfach einen Stein mit einem Stein in einen Raum voller Männer. Da werden wir schon wen treffen. Ja, wenn sie wissen, dass die Daten abgefragt wurden, dann wissen sie doch auch, von wem die abgefragt wurden. Ist die Antwort des Beamten wirklich. Naja, wahrscheinlich ist das nur irgendwie so ein. Ja, ist schon komisch. Also, man sollte meines Leute zumindest. Also, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das ist wahrscheinlich nur ein Terminal gewesen, das den verschiedene benutzen. Aber man sollte natürlich schon meinen, dass die Leute ihr eigenes Nutzerprofil haben. Aber ja, wer weiß. Ich meine, ich habe auch schon von so modernen Firmen gehört, wo der Betriebsrat dann irgendwie sagt, dass es darf keine personenbezogenen Benutzerprofile mehr geben bei irgendwelchen Computern, weil das ja dann gegen die Persönlichkeitsrechte von den Leuten irgendwie verstößt, dass man dann da halt eine ganze Zahl von Leuten in Betracht, ne? Irgendwie gucken kann, wer was getan hat oder so. Aber ich würde doch denken, dass das bei den Sicherheitsbehörden noch nicht Einzug erhalten hat, diese Denke, und dass man da schon eigentlich noch herausfinden können sollte, welches Benutzerprofil sich welche Dinge da angeschaut hat und geändert hat oder wie auch immer. Wir machen das alles über Admin. Admin. Ja, sollte ja nicht so, das Programm nicht funktioniert hat. Ja, aber alles hat seine Richtigkeit in Deutschland und die quadratische Verpackung der Rittersport-Schokolade bleibt als Marke geschützt, hat unser Bundesgerichtshof entschieden. Und zwar haben sie jetzt gesagt, dass, also es ging quasi darum, dass, glaube ich, Milka hatte da, glaube ich, geklagt, dass sie gerne auch quadratische Schokolade herstellen wollten und dass dieser Markenschutz für einfach generell, dass Schokolade quadratisch ist, dass das halt mit Markenrecht eigentlich nicht schützbar wäre, haben die argumentiert. Weil der Bundesgerichtshof hat gesagt, dadurch, dass das quasi so sehr in die Identität von der Rittersport eingebrannt wäre, mit Verweis auf alle möglichen Werbesprüche und so von denen, deswegen wäre das quasi gerechtfertigt, dass sie dieses Quadrat da als Teil von ihrer Marke dann und ihre Identität betrachten und markenrechtlich schützen. Und deswegen, ja, keine quadratische Schokolade von anderen Herstellern. Ja, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die quadratisch verpackt werden. Da würde ich jetzt mal hellhörig werden. Ja, aber das ist bei Markenrecht ja immer so. Also bei Markenrecht kannst du diese Markenschutzsachen immer nur für bestimmte Güter quasi machen. Also du lässt eine Marke schützen in diesem und jedem Bereich. Und in anderen Bereichen geht das dann wieder. Ja, erst haben sie sie selber gemacht und jetzt verbieten sie sie. Die Schottergärten in den Kommunen, jedenfalls werden die vielfach verboten, weil die eben so eine Monokultur fördern. Ne? Da könnten im Prinzip nur Eidechsen überleben oder so. Ja, deswegen soll das nachher gemacht werden. Und dann sind sie auch hinterher. Ja, das ist eigentlich so die Hauptinformation zu den Dingern. Wenn ihr sowas plant oder so, lasst es sein. Ne? Ist nicht so gut. Es trocknet auch aus, begünstigt dann Wüstenbildung oder so. Was in dem Artikel auch lesen. Du bist wüstophob. Oberflächenversiegelung. Aber was ich mich frage, wenn ich jetzt einen japanischen Garten haben will, wer kann mich daran hindern auf meinem eigenen? Und da kann ich keiner hindern, aber in den Kommunen, ne? Oder beziehungsweise auf den, ja gut, vielleicht können sie sich doch hindern, weiß ich nicht genau. Ja, also ich verstehe das schon so, dass sie das dann ja überall weg haben wollen. Ja, ich überlege gerade jetzt in Kommunen selber, können das ja dann irgendwie lassen. Also nicht auf dem Gebiet, aber die Firmen oder so, die dann, was weiß ich, nämlich Gärten haben, ja, die sollen das eben dann auch sein lassen, offensichtlich. Ja, vielleicht setzen sie das durch, wenn du privat sowas machst, könnte ich mir schon vorstellen. Das ist nicht so. Ja, müssen sie an mir und meinem Katana vorbei. Naja, wenn wo kein Richter, kein Kläger, da kein Richter, oder wie heißt das? Aber ja, Stadt ist, oder gewünscht ist es vor allem nicht mehr. So also schön ist es ja nun auch wieder nicht. Oder? Ja, es gab ja ein lustiges Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof, was keiner erwartet hatte, dass Privacy Shield gekippt wurde. Das war jetzt Ironie. Also wer nicht dachte, dass Privacy Shield gekippt werden würde, der hat sich so, glaube ich, nicht so ganz mit dem amerikanischen Zertifizierungsprozess dafür beschäftigt. Ja, Privacy Shield ist quasi das Datenschutzabkommen zwischen Amerika und der Europäischen Union, dass man quasi Datenaustausch in gewissem Maße mit bestimmten Kriterien machen darf, weil den Datenschutzkriterien Genüge getan wird auf amerikanischer Seite. Nur de facto ist es so, in Amerika hat es sich gereicht, dass man sich in ein öffentliches Register hat eintragen lassen und dann hat man quasi dieses Privacy Shield Siegel bekommen. Dementsprechend ist es nicht überraschend, dass das Europäische Gericht jetzt gesagt hat, nee, das funktioniert leider nicht mehr mit europäischem Datenschutz. Ja, und da es ja so unvorhersehbar war, ist keiner drauf eingestellt, anscheinend. Ich gehe mal davon aus, dass sich die meisten Unternehmen schon rechtlich abgesichert haben, ja, durch irgendwelche Sondereinzelverträge, die möglich sind. Aber generell ist es so, dass viele Unternehmen da mit recht kurzfristig konfrontiert wurden. Und hier hat die europäische, the European Data Protection Board, also die europäische, ich werde es nicht sagen, Behörde, was ist das richtige Wort dafür? Die europäische Institution, die sich damit beschäftigt, ja, die hat quasi einen Leitfaden gegeben, was Unternehmen jetzt machen können, um damit umzugehen. Das Wichtigste ist, gibt es einen Zeitraum für die Übergangsregelungen, wo man weiterhin die alte Regelung nutzen darf? Nein, ab sofort. Das heißt, alle Daten müssen entweder auf europäischem Server gemacht werden oder sie müssen anonymisiert werden oder es muss ein, wie heißt es jetzt, Consent-Management-System eingerichtet werden, das quasi ja, alle Kundendaten mit dem Einverständnis der Kunden nach Amerika überführt werden dürfen. Explizit muss dann quasi für jeden einzelnen Datenparameter das gemacht werden. Ja, da haben die sich ein riesen Kuckucksei gelegt und es gibt ja nicht sehr viele europäische Unternehmen, die da die Möglichkeit haben, beispielsweise einen Dienstleister wie Amazon zu ersetzen, was die Server angeht. Und ja, da herrscht jetzt eine sehr große Rechtsunsicherheit und da müssen jetzt halt sehr viele Einzelverträge abgeschlossen werden. Dazu ist jetzt auch schon klar, weil das europäische Gericht, weil der Europäische Gerichtshof das auch schon gesagt hat, dass diese Einzelverträge auch rechtlich nicht wirklich bindend sind, weil sie kein datenschutzrechtliches Äquivalent darstellen zwischen der Europäischen Union. Wir haben ja die Datenschutzregeln gerade aktualisiert. Und die Amerikaner sind ja nicht mitgezogen. Es wurde nur das Privacy Shield gemacht. Also quasi so ein Provisorium. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, was sich konkret in der Praxis dadurch jetzt ändern wird, weil die Unternehmen sind ja weiterhin darauf angewiesen, die Dienstleistungen im nicht-europäischen Ausland zu benutzen. Und ja, ich weiß ja nicht, es wird ja, ja, also ich weiß wirklich nicht, wie ich das jetzt bewerten soll, weil es ist einfach wieder nur so eine Sache, an sich dürftet ihr jetzt überhaupt gar keinen Datenaustausch mehr machen, dürftet keine Kundendaten nach Amerika schicken. Ja, ich würde jetzt gar nicht spekulieren, wie weite Kreise das ziehen könnte mit schon irgendwelchen Community-Management-Software-Sachen und so, ne? Ja. Erstaunlich. Gibt's ja eigentlich, ja, Graubereich oder so. Ja, und wie gesagt, dieses Fuck hier, die Frequently Asked Questions, hier werden die ganzen Sachen durchgegangen und steht immer, okay, ich benutze diesen Weg, geht das? Nein. Ich benutze diesen Weg, geht das? Nein. Ich benutze diesen Weg, geht das? Nein. Also nichts ist mehr irgendwie möglich und man muss also nochmal entweder die Sachen verschlüsseln, die Sachen auf einen europäischen Server legen oder explizit für jeden Datenpunkt von den Kunden die Einverständniserklärung einholen. Also ja, wieder viel Arbeit für IT-Leute und Rechtsanwälte. Die Gesellschaft prägt die Medien nicht umgekehrt. Ich habe den Artikel nur rausgesucht, weil ich es eine hübsche Karte fand. Es ist vom Katapult-Magazin, was mir bisher nur negativ aufgefallen ist, aber der erste Eindruck, der muss ja auch nicht täuschen. Also, oder kann täuschen. Also ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall fand ich es interessant, wie der Staatsfunk in den verschiedenen Ländern aufgebaut ist. Und vor allem auch deren Einordnung. Ich habe es jetzt nicht extra überprüft. Ich habe es jetzt mal also sozusagen gefressen, so wie sie es dargestellt haben. Weiter unten kommt nochmal eine Karte. Aber ja, ich fand es ganz interessant. Also wie mit Rundgebühr, Werbung, nur Rundgebühr, staatliche Zuschüsse, also wie das verschiedenhaftig gehandhabt wird mit Medienunterstützung, also Mediensozialismus, dass der Staat halt Geld reindonnert und so. Ja, und vor allen Dingen in Deutschland haben wir alles, ne? Ja, also wir kriegen Werbung und Zuschüsse und Rundfunkgebühr. Also wo ich keine Ahnung. Und die Gulag-Doku von Arte, die kann ich immer noch nicht wiedersehen. Es ist super teuer und also im Vergleich auch zu den anderen und mit dem, was sie damit machen mit dem Geld, also wenn ich das mal vergleiche mit irgendwelchen BBC-Produktionen und so, klar, die haben den Vorteil, dass sie es weltweit dann verkaufen können, weil es auf Englisch ist und die Leute das halt überall verstehen können. Das darf man schon nicht von der Hand weisen, aber auch ansonsten, wenn man sich mal anguckt, was die da gerade unterhaltungstechnisch irgendwie bringen und was wir dann in Deutschland damit machen mit diesem Zeug, das kann man sich auch alles sparen. Also, aber es ist wunderbar, halt eben größtenteils irgendwelche Leute verleumden, halt, wie wir schon gemerkt haben, mit dem Bundeswehr-Typen und irgendwelche, ja, sich über irgendwelche anderen Liberalen aufregen, wie der Ben Brechtgen, der hatte ja auch schon Probleme mit dem Herrn Böhmermann. Und irgendwelches Astroturfing machen für Sachen, die linke Parteien gerade geplant haben, das kann man da auch machen, ne? Also tausendfach Nein heißt Nein, Nein heißt Nein, Nein heißt Nein, 100.000 Beiträge. Ja, ich muss gerade denken an die Berichterstattung nach dem Verfassungsurteil in Thüringen, ne? dass die ARD da in den Nachrichten in ihrer halbstündigen Sendung 8 Minuten davon praktisch nur dagegen agitiert hat, ja, dass das irgendwie so entschieden wurde. Also das ist irgendwie, das sehr praktisch für so ein fassungswidriges Ding getrommelt, ne? Finde ich unmöglich. Warum lassen wir nicht die Medien solche Entscheidungen treffen, wenn die doch eh alles besser wissen? Ja, bring die nicht auf Ideen. Jungs, ich mache mich heute ein bisschen früher ab. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und ich sage den Leuten, dass sie in den Wald gehen sollen, ne? Ja, bis zum nächsten Mal spätestens. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Da ist der Marx-Affe weg. Jetzt können wir endlich lästern. Nein, Quatsch. Ja, also ich mag Venus viel lieber, muss ich wirklich gestehen. Wir hatten sogar mal einen Venus-Affen, aber okay. Der ist verschollen. Ja, wir haben ihn aus allen Streams rausgeschnitten. Ja. Das war ein Insider-Witz. Das war bestimmt viel Arbeit. Ja, die alten Streams, die verändern sich dauernd. Wir schneiden da viel drin herum. Also. Ja. Uff, komm, nächster Artikel, Chris. Das war's auch schon. Es war eine schöne Karte, aber das war's auch schon. Gold looks fairly constructive on the long-term chart. Das ist von der Aktienkatze. Das ist ein Twitter-Account, dem ich folge. Das war's schon, ja, wo der Sprung da losgegangen ist. Ja, das war 2000er. Also auf jeden Fall eine wunderschöne Karte. Es geht steil nach oben und eine Entwertung des Geldes findet nicht statt. Das sind nur Gerüchte von rechten Aluhutleuten. Also, ich meine, wenn man die Grafik im Jahr 1200 beginnt, dann... Ja, ja, ist schon lange, ja. Ja, die Datenbasis hätte ich da auch gerne mal gesehen. Lügenkatze. Das ist eine Aktienkatze. Wie kannst du da nur kritisch hinterherfragen? Wie war der Euro-Kurs im Jahr 1258? Was steht da? Es ist alles nivelliert. A spontaneous order, the capitalist case for a stateless society. Wenn ihr euch mit libertärem Gedankengut auseinandersetzen wollt, ist das nicht das allerbeste Buch, weil die richtige harte Theorie sollte man schon selber lesen. Aber wenn ihr einen guten Einstieg mit einem guten Überblick über verschiedene Lebensbereiche und libertäre Ideen haben wollt, in dem viele Bücher empfohlen werden, die ihr euch zusätzlich aneignen könntet, wenn ihr mehr Interesse habt, dann ist A spontaneous order ein richtig schöner Einstieg. Also, da habt ihr's. Cartels, Monopolies, Money, Banking, Insurance, Healthcare, Law, Security, Private Property, Environmentalism, etc. pp. Stealing Fire, how Silicon Valley, the Navy SEALs and American scientists are revolutionizing the way we live and work. War ein sehr interessantes Buch über Flow. Und halt Extremleistung und wie man dorthin kommt und wie toll Burning Man ist und wurden auch Halluzinogene stark angepriesen, aber noch viel mehr Meditation und Extremsport. Und ich fand so ein bisschen die extremeren Varianten, wie man in den Flow-State kommt, ein bisschen zu positiv dargestellt. Also es ist auf jeden Fall ein Buch über Hochleistung und auch über Wege, wie man das manipulieren kann, dass man einfacher zu Hochleistungszuständen kommt. Aber irgendwie hat mir halt so der Teil, wo man halt über die negativen Side-Effekten redet, hier halt sehr gefehlt. Also da ist dann vielleicht so, dass man das Buch liest und dann vielleicht mal in der lokalen Psychiatrie mal einen Nachmittag aushilft. Und das wäre dann vielleicht, glaube ich, ganz gut, so in der Kombination. Also lesenswertes Buch, aber wie gesagt, zu viel Praise. Also The Skyscraper Curse and How Austrian Economists Predicted Every Major Economic Crisis of the Last Century. Ja, die Austrian Economists, das ist die einzigste ökonomische Schule, die ihr kennen solltet. Alles andere ist Humbug. Von mir habt ihr es zuerst gehört. Laut dem Buch natürlich. Gleich schreien wieder alle aber. Ich schreie da mal nicht. Danke, Price. Nein, das Buch war gut. Also ist eine Theorie, dass du Wirtschaftskrisen anhand von Wolkenkratzern hervorsagen kannst. Also ja. Inwiefern? Ja, wenn da zu viel gebaut wird, dann steht in der Regel eine Krise an, weil zu viel Kapital sich ansammelt, was sinnlos vergeudet wird. Ein okay. Wolkenkratzer. Also, desto mehr Wolkenkratzer gebaut werden, desto schlechter sieht es für die Zukunft aus. Sieht man ja in Singapur und Hongkong. Sowas mit Rollen. Ich wollte ja nichts sagen, Entschuldigung. Ja, darfst du auch nicht. Das ist ein klasse Buch. So. Libertäre haben immer recht, kein Aber. Fascinating diversity of experience triggered by electrically stimulating the surface of the brain. Floating in air, quite erotic, I fear, I see a star. You just turned into someone else. Nervous anticipation, tickling feeling. Woran ich halt denke, ist, dass mit den Brainwave-Dingern und mit dem Elektroschock-Kram und mit der VR-Brille du halt irgendwann mal richtig krasse Gaming-Experience haben wirst, die halt mit der heutigen Gaming-Experience gar nichts mehr im Zusammenhang zu tun haben. Also Gaming wird sich richtig krass revolutionär verändern. Also ja, und das ist hier ein Experiment dazu. Also dass du halt mit kleinen Stromschlägen auf den Kopf interessante Gefühle hervorrufen kannst. In dem Buch Stealing Fire gab es auch ein God-Helmet, wo du anscheinend durch... Ist das nicht bei Asterix schon oder so? Ja, bestimmt. Schlägen aufs Gehirn oder so? Achso, ja. Stromschläge, sorry. Ja. Ja, war auf jeden Fall interessant. Ja. Ja, so weit, so gut. Haben wir es dann geschafft. Ich sage, fördert, was der freie Dienst, zerschmettert, was ihr schadet. Und ja, Kulturmarxismus zerschmettern. Also, und Miete pro Kopf kaufen. Und in den Wald gehen. Und euch nicht gendern lassen. Da habt ihr's. Gut. Bis nächste Woche. Ja, das ist eigentlich irgendwie los. Ja, ich muss nachher noch schaffen, Alter. Ich bin diese Woche nicht fertig geworden, muss morgen Sachen einreichen. Muss arbeiten gehen. Mhm. An dem Sonntagabend, armer Ebel. Ja. Ja, trotzdem allen anderen noch einen schönen Sonntag. Ja, kauft mein Buch, dann muss ich sonntags nicht schaffen. Verabschieden. Ja. Thatsafespace.net wurde noch nicht erwähnt. Das stimmt. Wichtige, wichtige Seite. Manche sehen es anders, ja. Ja, aber Leute. Wie es der Ebel gesagt hat, lasst es euch gut gehen, fördert, was der Freie dient und zerschmettert, was ihr schadet. So. Und sagt Nein zur normalitären Bewegung.